Es ist eine schöne Tradition der Buchmessen, die Neugier der Lesenden einzuladen, sich auf die Literatur eines Landes oder einer Region zu richten und einen Kultur- und Literaturraum kennenzulernen, den sie vielleicht nicht kennt oder mit dem sie sich lange nicht beschäftigt hat. Diesmal hat die Leipziger Buchmesse eingeladen, ein Schiff zu besteigen und die Donau hinabzufahren und die Literatur der Länder am Fluss kennenzulernen. Unter Strom und zwischen den Welten haben die Kuratoren dieses Leseabenteuer überschrieben. Und die lange Nacht des Deutschlandfunks, ihr Leuchtturm bei ihren kulturellen Ausfahrten, ist mit an Bord und lädt sie ein, sich der Donau anzuvertrauen und sich von ihr durch den Abend tragen zu lassen. Sie werden großen Geschichten und großen Autorinnen und Autoren begegnen, werden die Verschiedenheiten des kulturellen Lebens an diesem Fluss, aber auch Gemeinsamkeiten kennenlernen. Station machen wir in Kroatien, Rumänien und Moldawien, in Ungarn und Bulgarien und werfen auch einen Blick auf die Geschichte von Menschen, die vor den Nazis auf der Donau geflohen sind. Das waren gar nicht so wenige. Seien Sie willkommen. Mit dabei ist der Träger des Leipziger Buchpreises für europäische Verständigung, Miljenko Jergovic, und Marie-Janine Karlik, die wenige Stunden zuvor mit dem Sachbuchpreis der Leipziger Messe ausgezeichnet worden ist. Mein Dank gilt den Autorinnen und Autoren, den Übersetzerinnen und Übersetzern, den Literaturermöglicherinnen und Ermöglichern, ohne die der Abend nicht hätte stattfinden können. Und ein großer Dank dem Musikinstrumentenmuseum der Leipziger Universität im Grassi, in dessen Saal wir gestern am 19. März 26 zu Gast sein durften. Seien Sie gespannt auf 3 Stunden literarischer Donaufahrt. Mein Name ist Hans-Dieter Eimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate in der DLF-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer langen Nacht. Aide Dano, den Auftakt machte die Gruppe Rada Synergica. Wir sind im Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig im Grassi. Donau, unter Strom und zwischen Welten lautet das diesjährige Motto der Leipziger Buchmesse. Dieser zweitlängste Fluss Europas fließt durch 10 Länder Südosteuropas und jedes Land hat seine eigene Geschichte und Mentalität. Nirgendwo ist diese Geschichte mit ihren Verwerfungen und Brüchen stärker präsent als in der Literatur der Donauländer. In der Lange Nacht von Deutschlandradio im Grassi stellen wir Ihnen heute Abend 5 Romane sowie ein Sachbuch aus Kroatien und Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Deutschland vor. Und wir, das sind Maike Albart und Jörg Plath. Wir haben 6 Autorinnen und Autoren zu Gast: Miljenko Jergovic, Gabriela Adamesteanu, Emilian Galaiku Porn, Marie-Janine Kalik, Justine Thoms und Ondraš Viški. Den Abend begonnen hat die Gruppe Rada Synergica, ein Leipziger Frauentrio, dessen Weltmusik und Traditionals uns durch die nächsten 3 Stunden begleiten werden. Rada heißt in vielen slawischen Sprachen Freude. Und die wollen uns Silke Jilani, Stefanie Koch und Claudia Herold bereiten mit ihrer Musik quer durch Europa, was ja gut passt zum kurvigen Verlauf der Donau. In dieser ersten Stunde der Langen Nacht sprechen wir mit Gabriela Adamesteanu und mit Miljenko Jergovic. Miljenko Jergovic darf ich jetzt aufs Podium bitten. Guten Abend, Miljenko Jergovic. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, denn zum Auftakt der Leipziger Buchmesse, Sie haben es vielleicht verfolgt, am Mittwoch wurde Miljenko Jergovic mit dem Preis für europäische Verständigung ausgezeichnet und wir sind sehr stolz, dass er heute Abend unser Gast ist. Herzlich willkommen. Voilà. Der furiose Erzählungsband Das verrückte Herz Sarajevo Marlboro Remastered, angesiedelt im belagerten Sarajevo Anfang der 1990er Jahre, erzählt von den Absurditäten dieser Situation und tatsächlich ist es eine Art Remixed-Version des Bandes von vor 30 Jahren, mit dem Miljenko Jergovic bekannt geworden ist. Sarajevo Marlboro hieß der. Sie haben Miljenko Jergovic gestern Abend bei Ihrer Dankesrede von der Angst Europas gesprochen, auch von der Angst Europas vor Osteuropa. Woran machen Sie die fest? Zunächst möchte ich sagen, Europa hatte immer schon Angst und hat auch jetzt noch Angst, oder schon seit langer Zeit hatte Europa seit den Kreuzzügen Angst vor der eigenen Diversität, vor den Unterschieden in Europa, vor den Unterschieden innerhalb der eigenen Sprachen, vor der Diversität. Europa hatte auch Angst vor der Diversität der christlichen Modalitäten, also einerseits Katholizismus, dann Orthodoxie und Protestantentum. Europa hat Angst vor den anderen innerhalb Europas. Das heißt, Europa hat Angst vor den Menschen, die nach Europa kommen, meistens aus dem Osten oder aus dem Süden. Europa hat einfach Angst vor all dem, was Europa ist. Denn Europa ist einfach eine Gegend, die absolut farbenfroh ist und die innerhalb von sich selbst eben sehr divers ist und sehr viele Unterschiede aushält. Hat sich denn die Arbeit eines Schriftstellers für Sie jetzt in Kroatien einschneidend verändert gegenüber der Arbeit vor 30 Jahren, als Sie aus Sarajevo fliehen mussten. Welches sind die Herausforderungen heute für einen Schriftsteller in Kroatien? Selbstverständlich hat sich in diesen 30 Jahren meine Arbeit verändert. Und das liegt schon einmal allein daran, dass ich als Mensch 30 Jahre älter geworden bin. Und in diesen 30 Jahren hat sich die ganze Welt verändert. Vor 30 Jahren, in der Zeit, als ich Sarajevo Marlboro geschrieben habe, damals gab es beispielsweise noch keine Handys. Und es gab auch keine Laptops, also keine Computer, die man mitnehmen konnte. Heute leben wir in einem digitalen Zeitalter. Wir leben in einer ganz anderen Epoche unserer Zivilisation und es ist auch ein neues Zeitalter in Bezug auf die Kriegsführung. Kriege sind nach wie vor sehr blutig. Sie sind vermutlich noch grausamer heute, als sie früher waren. Aber die Themen sind mehr oder weniger die gleichen geblieben und unsere kleinen, fragilen menschlichen Leben sind ebenfalls gleich geblieben. Von den fragilen Leben hören wir gleich Näheres. Wir werden über eine Erzählung sprechen, hören aber zuerst einen Auszug aus dem Band von Miljenko Jergovic, und zwar aus der Erzählung Blind. Die Übersetzung aus dem Kroatischen von Brigitte Döbert liest Andreas Keller. Blind. George war, Gott sei seiner Seele gnädig, schon ein komischer Kauz. Von klein auf schwerer Diabetiker, der einen Zeh nach dem anderen amputiert kriegte und dann den ganzen Fuß. Und trotzdem immer weitermachte und jeden Abend in der Kneipe mit seinen Kumpels soff und quarzte. Er könne nicht anders, sagte er. Ein Leben ohne Schnaps und Zigaretten sei doch kein Leben. Aber das trifft es nur halb. Menschen will es einfach nicht in den Kopf, dass ihnen schadet, was sie mögen. Am Wochenende war er sauber. Sie hätte ihn nie erlaubt, zu Hause zu rauchen und zu trinken. Die meisten von uns waren so, unsere Generation, wir gehorchten unseren Frauen. Teils, weil es gut tat, teils, um unsere Ruhe zu haben und nicht zuletzt aus Berechnung. Auch unser George dachte, ihre Tees und Tabletten brächten in Ordnung, was er kaputt machte. Und dass sein Alkohol- und Tabakkonsum unter der Woche nicht auf die Krankheit angerechnet würde. Wir waren alle so. Nur hatten nicht jeder so schlimm Diabetes wie er. Und dann kam 1991. Als Kroatien die ersten Schüsse fielen, haben wir durchgezählt und festgestellt, dass von uns sieben, die wir uns nach der Arbeit auf ein paar kurze und ein paar Worte im Signal trafen, nur der kleine Nermin kein Serbe war. Zufall? Natürlich war das reiner Zufall. Bei uns war doch immer alles bunt gemischt und von den einen, den anderen und den dritten welche dabei. Aber in dem Fall eben nicht. Zumal der kleine Nermin ein größerer Serbe war als wir sechs Serben zusammen. Wenn wir auf den Krieg zu sprechen kamen, auf das Kriegsgeschehen in Kroatien, Kriegsgeschehen Ratni Djestava, das war die Sprachregelung im Funkhaus von Sarajevo, redete Nermin nie von Kroaten, der kroatischen Armee, der kroatischen Seite. Nein, er redete ausschließlich von Ustaschas. Ich dachte mir, ach Nermin, entweder bist du ein Idiot, dann wird dich das vor dem Schlimmsten bewahren. Oder du bist naiv, dann rollt dein Kopf als Erster. Aber ich habe natürlich nichts gesagt. Den ganzen Sommer und Herbst übertasteten wir uns gegenseitig ab, registrierten, wer was sagte und vor allem, was nicht gesagt wurde. George war vehement gegen Milosevic und meinte, es würde uns teuer zu stehen kommen, wenn sich die Armee auf die Seite der Serben stellte. Die beiden Sorans, der Jokic-Soran und der Krstulović-Soran, Beide reine Stadtmenschen, die von nichts einen Plan haben. Tönten immerzu Jugoslawien hier, Jugoslawien dort, Jugoslawien über alles, als wäre das die Rettung. Jovica hat alles ins Lächerliche gezogen, spitzte aber jedes Wort. Wie wenn er insgeheim schwarze Listen führen würde. Dass der als erster oben in Pale war, hat mich wirklich nicht gewundert. Dafür hat er zu viele Witze auf Kosten von Dorces kroatischer Frau und Jokics muslimischer Freundin gerissen. Dass Danilo nach Pale ging, das hat mich gewundert. Er war der klügste von uns und am besten informiert. Schließlich ist sein Vater Botschafter gewesen und Danilo in London, Paris und diesen ganzen Hauptstädten aufgewachsen. Die beiden Sorans habe ich von Anfang an so eingeschätzt, dass sie den April noch in der Stadt aushalten, aber sich nach dem Schlamassel am 2. Mai in die Berge absetzen. Jugoslawien hat wohl, wie soll ich sagen, in ihren Köpfen eine Transformation durchgemacht. Wir zwei, mein seliger Giorgio und ich, wir sind geblieben. Bei ihm hat sie das garantiert nicht gewundert, vor allem Jovica nicht. Wenn Georges Frau ihm zu Hause das Rauchen verbieten konnte, dann sagte sie ihm sicher auch im Krieg, wo es lang ging. Bei mir haben sie vermutlich nicht verstanden, Vater Kominform-Mitglied und politischer Gefangener, russophil und serbisch bis ins Mark, Mutter Serbin aus Pale, Ehefrau Serbin aus der Lika und nicht gerade Kind einer Partisanenfamilie. Das wussten sie von mir. Und trotzdem habe ich mich so entschieden, wie ich mich entschieden habe. Für die Stadt. Klingt absurd, oder? Aber so wie meine und Kowilczkas Entscheidung nichts mit unserer Herkunft und unseren Familien zu tun hat, das hatte definitiv weniger Einfluss, als dass ich, wäre ich nach Pale geflohen, mein Fotoarchiv und meine Plattensammlung mit über 2000 Objekten und eine Soundanlage, die es so in Sarajevo nicht noch einmal gibt, hätte zurücklassen müssen. Hing Georges Entscheidung nicht von der Nationalität seiner Dobrila ab. Manchmal denke ich, dass Kleinigkeiten den Ausschlag gaben. Und dann wieder denke ich, dass unsere Entscheidung galaktisch weit von den ihren entfernt ist. Wahrscheinlich gilt das eine wie das andere. Lappalien und Lichtjahre bestimmen unsere Entscheidungen. Manchmal muss man zwischen zwei Lügen wählen, welche einem näher ist. Und da ist noch etwas. In jedem kleinen und großen Krieg werde ich mich für die Seite der entscheiden, die den Krieg nicht wollte. Auch wenn das nicht gescheit ist, weil in der Regel die den Krieg nicht wollen, die weniger gut bewaffnet und schlechter vorbereitet sind. Nicht etwa, weil sie besser oder friedliebender wären. Warum ich mich gegen meine Seite entschied? Weil ich die Serben gut genug kenne, um mich von ihnen unterscheiden zu wollen. George machte wahrscheinlich eine noch glattere Rechnung auf. Er war gegen die, die angefangen haben, also gegen Milosevic und dessen Entourage. George meldete sich als einer der Ersten in der Basis. Er sagte, ich bin Serbe, schwerer Diabetiker, Invalide, mit zwei amputierten Füßen, aber mit Geschützen, Haubitzen und Minenwerfern kenne ich mich aus, theoretisch wie praktisch. Das ist mein Job, das habe ich von der Pike auf gelernt. Ihr werdet sehen. Und wahrhaftig, er konnte viel tun im ersten Kriegsjahr, als es am meisten darauf ankam. Er reparierte kaputte Geschütze und Minenwerfer, bastelte als fähiger Schlosser und Dreher aus mehreren zerstörten Geräten neue, hervorragende Waffen zusammen. Seine Einheit wurde in ganz Bosnien als Bravarska Brigada, Schlosserbrigade, berühmt und trug die Abkürzung BB sogar als Abzeichen an der Uniform kalligrafisch gestaltet. Und er war der treffsicherste Schütze in der ganzen Stadt. Sein Deckname war Beklerbeck, Sein richtiger Name durfte um keinen Preis durchsickern, weil Verwandte von ihm und sein Sohn aus erster Ehe in der Republika Srpska wohnten. Die Tschetniks hätten die Leute auf kleinster Flamme geröstet, wenn sie es gewusst hätten. Oder ihn damit erpresst. Er ließ sich im Rollstuhl schieben und schleppte sich auf Krücken herum und war natürlich nie zu Hause unter Dobrilas Kontrolle. Und in der Bravarska Brigada wurde gesoffen wie überall im Krieg. Und so schlug der Zucker dem armen Georgia auf die Augen. Im Juni 1993 war er praktisch blind. Eine Zeit lang konnte er noch Schemen sehen, dann wurde alles grau. Anfangs gaben sie ihm noch Aufgaben im Führungsstab, aber letztlich, was soll ein Blinder bei der Artillerie? Sei unbesorgt, mein lieber Beklabek, das Volk wird dir deine Augen vergolden, wenn der Krieg vorbei ist, sagte ihm Fata, die Köchin der Schlosserbrigade, zum Abschied. Monatelang diskutierte und rätselte ich mit George, wenn wir bei ihm zu Hause saßen, ob jemand Vater die Erzählung von Laza Lazarevich als seine eigene verkauft hatte oder ob sie sie aus der Schule kannte und nun unbewusst reproduzierte. Oder ob die Brigadeköchin Vater 1993 denselben Einfall hatte wie der große serbische Schriftsteller mehr als 100 Jahre zuvor. Das Thema war uns beiden lieber als was Ernstes. Es ist nicht dasselbe, ob jemand blind geboren wird, in jungen Jahren erblindet oder erst mit über 50 das Augenlicht verliert. Er saß apathisch da, trank Wasser oder Tee, gebraut aus einem herzegowinischen Heilkraut und verriet keinem, wie es in ihm drin aussah. Dobrila stellte ihm Schnaps hin, er rührte ihn nicht an. Die Brigade schickten irischen Whisky, der Teufel mag wissen, wo sie die Flasche aufgetan hatten. Er roch nicht einmal daran. Er rauchte auch nicht mehr, alles war ihm zuwider. Ein Mensch wird im Frieden schnell vergessen. Im Krieg, wenn die Zeit langsamer geht, vergessen sie dich noch viel schneller. Blind. Ein Auszug aus einer Erzählung von Miljenko Jergovic aus dem Band Das verrückte Herz, übersetzt von Brigitte Dobert, erschienen im Surkamp Verlag, es las Andreas Keller. Ja, wir haben jetzt diese Freunde kennengelernt und Beklabek, den Kämpfer. Es gibt welche, Miljenko Jergovic, die sich für Pale entscheiden und die Belagerung Sarajevos oder, wie es heißt, für die Stadt. So drückt es der Erzähler aus und so macht er es und so tut es auch Jorde. Das hinge nicht mit der Herkunft zusammen, heißt es. Womit denn dann? Das hängt nicht nur in diesem Krieg, über den ich schreibe, von etwas anderem ab, nämlich vom freien menschlichen Willen. Kriege sind einerseits Projekte, die von Herrschern ins Leben gerufen werden, damit sie gegeneinander Krieg führen können, damit die Imperien, die Reiche gegeneinander kämpfen können. Die Soldaten nehmen an den Kriegen aktiv teil. Und die Soldaten gelten als Infanterie, sie gelten als Objekte in diesen Kriegen. Dennoch sind sie nie nur reine Objekte, sondern das sind einfach Menschen, die im Einklang mit ihrem freien Willen, im Einklang mit ihren eigenen moralischen Prinzipien Entscheidungen treffen. Sie entscheiden sich dafür, ob sie das eine oder das andere sein wollen oder gar nichts sein wollen. In Kriegen werden die Verbrechen aus unterschiedlichen Gründen begangen. Aus unterschiedlichen Motivationen. Es gibt aber eine wichtige Regel. kein Kriegsverbrechen ist zufällig begangen worden. Es ist ein Mythos, dass es zufällig begangene Kriegsverbrechen gibt und dass Menschen aus Zufall zu Kriegsverbrechern werden können. Es spielt sich also alles auf der Ebene so ab. Und zwar das, was wir beispielsweise im christlichen Glauben als sehr festgefügt sehen. Dem christlichen Glauben zufolge hat Gott den Menschen geschaffen. Und das Wichtigste, was er ihm gegeben hat, als er ihn nach seinem Antlitz schuf, war es eben der freie Wille. Das heißt, nicht Gott ist es, der das menschliche Handeln lenkt oder die Geschichte der Menschen, sondern es sind die Menschen selbst, die ihre Handlungen lenken. Und die Geschichte ist ein Werk dieser Menschen. Das ist, wenn wir von einem breiten Rahmen sprechen. Das ist die Wahrheit über jeden Krieg. Das betrifft Kriege, die vor mehreren tausend Jahren geführt wurden, bis hin zu Kreuzzügen. Oder auch, das gilt auch für den Zweiten Weltkrieg. Es gilt auch für die Kriege der 90er Jahre im ehemaligen Jugoslawien. Bis hin zu dem Krieg, den die USA derzeit gegen den Iran führen. Das heißt, es gibt immer ein einziges Prinzip, also der freie Wille des Menschen. Und die Menschen nehmen auf die eine oder andere Art und Weise teil. In Sarajevo hat sich das eigentlich sehr interessant gestaltet. In Sarajevo lagen die Dinge folgendermaßen. Die Menschen haben die Entscheidung getroffen, ob sie diejenigen sein wollen, die aktiv an der Belagerung beteiligt sind, ob sie die Stadt beschützen wollen und verteidigen wollen, ob sie als Zivilisten in der Stadt weiterleben wollen oder ob sie diejenigen sein wollen, die die Stadt verlassen wollen, das heißt zu Flüchtlingen werden und ihr Leben woanders suchen werden. In Ihrem Band kommen ja immer wieder die Absurditäten zur Sprache. Es gibt zum Beispiel einen fürsorglichen Nachbarn, der einer Familie hilft, einem jungen Mann, und ihn schützt davor, dass er den Vater, der sich das Leben genommen hat, sieht. Er ist also sehr, sehr vorausschauend und rührend. Und dann entscheidet er sich auch für die Belagerung und geht nach Pale. Und auch da haben wir das in einer Person, dieses Widersprüchliche. Was kam nach Ihrem Eindruck und was spielt für die Figuren auch eine Rolle durch den Krieg besonders hervor? Ist es die Mitmenschlichkeit oder ist es noch größere Grausamkeit? In dieser Figur scheint es ja in einer Person sogar vorhanden zu sein. Ja, ich denke, da ich denke, der Krieg holt aus den Menschen das heraus, was in ihrer Natur, in ihrem Wesen dominiert. Bei denen, wo das Gute dominiert, holt der Krieg das Gute heraus. Bei denen, wo etwas Böses im Charakter schlummert, das holt der Krieg dann auch verstärkt heraus. Aber mehr als das, erweckt der Krieg und aktiviert der Krieg in den Menschen etwas, was man als ihr Schicksal bezeichnen könnte. Und was noch wichtiger ist, der Krieg bringt die Menschen vor eine Wahl. Sie müssen entscheiden, worauf sie hören werden. Werden sie auf ihren freien menschlichen Willen hören? Werden sie auf ihr Gefühl hören, ihr Gefühl, das man als Gewissen bezeichnen kann, oder werden sie auf das Diktat einer Institution hören, der sie dienen, zum Beispiel der Armee, oder werden sie auf das Diktat der Familie hören, das Diktat der Nation, also das Diktat einer imaginären Gruppe. Diejenigen, die dem Ruf einer Institution oder einer imaginären Gruppe gefolgt sind, haben meistens die Wahl getroffen, haben eigentlich eine falsche Wahl getroffen, haben eine falsche Entscheidung getroffen. Das ist sehr widersprüchlich im Hinblick auf die menschliche Natur. Denn solange wir im Frieden leben, zahlen wir sehr gehorsam unsere Steuern und gehorsam überqueren wir die Straße erst dann, wenn die Ampel grün leuchtet, und ganz fügsam und gehorsam stehen wir auf, wenn eine Hymne gespielt wird, also die Hymne unseres Landes oder eines anderen Landes. Aber sobald der Krieg ausbricht, ist es sehr gefährlich, sich auf die gleiche Art und Weise zu benehmen wie im Frieden. Man muss im Krieg sehr gut nachdenken, wenn man das Licht der Ampel sieht. Man muss sehr gut aufpassen, wenn der Staat etwas von einem verlangt. Und man muss sehr, sehr, sehr gut aufpassen, wenn eine Institution etwas von einem verlangt. Denn man muss sich darüber im Klaren sein, ist es wirklich eine Institution, die eurer Gemeinschaft etwas Gutes will, wie beispielsweise eine Steuerbehörde im Frieden, die im Prinzip die Steuern einsammelt. Die Steuerbehörde will im Prinzip für die Gemeinschaft etwas Gutes tun. Aber im Krieg ist es ganz anders. Da ist der Mensch damit konfrontiert, dass er die Lage sehr gut einschätzen muss. Er muss herausfinden, wer Recht hat. Hat derjenige Recht, der sozusagen bei Rot über die Straße geht, oder derjenige, der so tut, als wäre alles in bester Ordnung? Diese besondere Art des Ungehorsams und auch des Freiheitswillens, den spürt man an vielen Stellen des Bandes Das verrückte Herz von Miljenko Jergovic, übersetzt von Brigitte Döbert. Miljenko Jergovic, der Preisträger des Preises für europäische Verständigung. Vielen herzlichen Dank. Die Dolmetscherin war Mascha Dabic. Hier geht es weiter mit Musik. Rada Synergica mit Fetiso. Danke sehr. Voilà. Herzlich willkommen, Gabriela Gadamesh-Theanu. Es klingt nicht gerade charmant, was ich jetzt sage, aber ich möchte Sie trotzdem so nennen, nämlich eine moderne Klassikerin der rumänischen Literatur. Sie sind eine der prominentesten Autorinnen Ihres Landes, vertraut auch mit der klassischen Moderne, mit Marcel Proust etwa. Sie waren Lektorin, Übersetzerin aus dem Französischen. Sie haben geschrieben. Aber nach dem Sturz Ceausescus, da waren Sie erstmal Chefredakteurin der Zeitschrift 22 der rumänischen Bürgerrechtler. Ich schätze, da hatten Sie keine Zeit zu schreiben, oder? No. Aber davor? Nein, hatte ich nicht. Also vor und nach 1990 haben Sie einige Romane geschrieben, darunter vier große Bücher, in denen Letizia Branea im Mittelpunkt steht. Anfangs eine junge Schülerin und Studentin im Sozialismus, dann eine Ehefrau, auch im Sozialismus, mit einer verzehrenden Affäre, wie fast alle Frauen um sie herum und alle Männer auch. Schließlich nach 1990 kämpft Letizia dann um das Familienerbe. Und das tut sie auch in ihrem neuen Buch, Stimmen auf Abstand. Und die Stimmen sind im Abstand deswegen, weil Letizia Branea inzwischen in Frankreich lebt und sich am Telefon mit ihrer Freundin Anda, also Alexandra, in Rumänien unterhält. Über vieles, über den Kampf ums Erbe natürlich, über das Leben, über die Kinder, die Großeltern, die Ehemänner vor allen Dingen, die Entwicklung Rumäniens und das Verhalten der Menschen früher und heute. Und da entwerfen Sie mit so leichter Hand ein Panorama von 50, 60 Jahren rumänischer Vergangenheit und man sieht, dass die Verhaltensweisen im Beruf, in der Liebe, im Sozialismus nicht viel anders sind als in der Demokratie. Es geht den alten, ehemals kommunistischen und den neuen Eliten, nicht selten Immigranten und aber auch Kommunisten, ziemlich ruppig ums Geld. Habgier regiert. Sahen Sie keinen Anlass, mit Ihren Landsleuten liebevoller umzugehen? Nur am Response. Ich habe keine Antwort darauf. Sunt mă ajută doar un citat. Ich behelfe mir mit einem Zitat. Familia care în care se naște un scriitor. Über die Familie, wo ihn ein Schriftsteller geboren wird. Es ist ein Zitat eines Schriftstellers, der sagt, es ist ein wahres Unglück, wenn in einer Familie ein Schriftsteller geboren wird. Das ist ein ganz großes Unglück. Die wissen nicht, was auf sie wartet. Asta e valabil și pentru extinderea acestei noțiuni. Das gilt allerdings auch, wenn wir diesen Begriff ein wenig ausweiten und eine Gemeinschaft statt einer Familie nehmen. Auch eine Gemeinschaft weiß nicht, was sie von einem Schriftsteller zu erwarten hat. Jeder Schriftsteller hat seine eigene Wahrheit und diese Wahrheit ist nicht dieselbe wie jene offizielle, sondern ist oft sogar grundverschieden. Das glaube ich gern. Stimme auf Abstand ist ein minimalistischer Roman. Er erzählt nicht nur von Telefongesprächen. Wir erfahren von diesen Telefongesprächen auch nur durch eine Person, durch Ander. Und dann kommt noch hinzu, was sie sagt, was sie denkt, was sie erinnert, was sie sich vorstellt. Von Letizia Branea hören wir nur indirekt durch Ander. Das ist eine spannende Anordnung, weil wir dauernd zu Urteilen herausgefordert werden. Wir müssen uns fragen, ob denn nun Ander oder Letizia oder den anderen zu glauben ist oder eben nicht. Wie kamen Sie zu dieser Erzählperspektive, zu dieser Beschränkung, die so viele Räume und auch uns Räume eröffnet, Urteilsräume eröffnet, Haltungen einnehmen müssen? Thema Emigrației este curentă în cărțile mele. Das Thema der Emigration kommt laufend vor in meinen Büchern. Ich könnte sogar den fünften Roman noch hinzufügen, Die Begegnung, vor längerer Zeit in deutscher Sprache erschienen. Dort gibt es zum ersten Mal dieses Thema. Letizia ist eine der Persönlichkeiten in der Galerie der rumänischen Emigranten, von denen sie wissen, dass sie nicht nur einige Länder Europas gefühlt überschwemmt haben, pe glob. Sie sind sogar überall auf dem Erdball zu finden. Das ist vielleicht auch die Reflexreaktion eines Volkes, das die Welt nie hat kennenlernen können und nie erfahren hat, was das bedeutet, andere Breiten und Längen gerade zu bewandern und dort sein Brot zu verdienen. Das ist ein althergebrachtes Leid. Das betrifft die Handwerker, die Arbeiter, die Eliten und selbst die Kinder träumen schon davon, auszureisen. Es ist buchstäblich so, dass es Landstriche gibt, die entvölkert sind, selbst solche, die von großer Schönheit und großem Freizeitwert immer schon gewesen sind. Aber auf die Frage habe ich ja eigentlich nicht geantwortet. Ich will sagen, Letizia ist aus meiner Sicht eine abgeschlossene Gestalt. Was zu sagen war, hat sie gesagt. Worum es jetzt geht, das ist das, was in Rumänien zurzeit passiert. Dann hören wir ganz kurz eine Stelle. Letizia kämpft um das Erbe. Und das ist nun ein besonderes Erbe, denn das kommt von reichen Onkeln, die einst vor 1944 unter dem Faschisten Antonescu Minister waren. Natürlich hat Letizia diese Onkel unter Ceausescu verschwiegen. Sie haben ihr eine schlechte Securitate-Akte verschafft. Sie war erpressbar. Und das ändert sich natürlich im neuen, im demokratischen Rumänien ab 1990. Und die ersten, die sich das zunutze machen, sind erfahrene Wendehälse wie Anders Schulfreundin Corina, von der wir gleich hören. Der es schon unter den Kommunisten gut ging. Da hatte sie nämlich gute Verbindungen, hat sie auch kräftig genutzt. Und nun geht es ihr wieder gut. So eine wie sie schwimmt immer oben auf. Also es geht in der Lesestelle und auch im ganzen Buch um Faschismus, Sozialismus, Demokratie und damit um Moral, Verantwortung und Schuld. Wobei auch die beiden Hauptpersonen, die da miteinander telefonieren, also Anda und Letizia, Sozialistinnen waren oder Widerständlerinnen. Sie gehören zum untergegangenen Bürgertum. Sie wollten auch unter Ceausescu gut leben, ohne sich politisch zu exponieren. Und Andas Freundin Corina, von der hören wir jetzt gleich, war und ist bedenkenloser und also ihnen immer voraus. Wer taucht noch auf? Sandy taucht auf. Sandy war Anders Ehemann. Steffi Böttger, bitte. Bevor sie das Land verlassen habe, urteilte Corina, habe Letizia die Welt, in der sie lebte, nicht verstanden und auch nicht versucht, sich ihr anzupassen. Und genauso wenig habe sie die Welt nach der Wende verstanden. Als sie klein war, lebte sie wegen der politischen Probleme der Familie in Angst und entschied sich schließlich, sie zu ignorieren. So wie wir fast alle in unseren Erklärungen gegenüber den Führungskadern die Verwandten mit Makeln wohlweislich vergaßen. Zu den Ausgereisten hatten wir keinen Kontakt, aber wir verleugneten sie nicht, so wie sie es tat. Wenn sie ihre Onkel nicht völlig ausgeblendet hätte, hätte deine Freundin von den Eltern Geschichten über sie gehört und damit Einblick in ihr Vermögen erhalten. Doch hat sie die offizielle Version verinnerlicht, die Version von den Volksfeinden. Sie schämte sich ihrer und grollte ihnen, meinte, sie seien schuld, dass sie selber zum Paria geworden sei. Auch noch nach 90, als man sich mit Verwandten, die im Gefängnis gesessen hatte, schmücken konnte. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat auch ihr Ehemann sie nicht ermutigt, dem Erbe nachzugehen. Er hatte Gewissensbisse, denn während ihrer gemeinsamen Jugendzeit hatte er ihr die Existenz dieser im Kommunismus verrufenen Verwandten vorgeworfen, obwohl sie da schon lange tot waren, die seine Karriere verhindert hätten. Und deine Letizia hat sich für ihre Onkel erst interessiert, als sie begriffen hat, dass die Wiedererlangung des Erbes ein guter Weg ist, um reich zu werden. In Deutschland, in Frankreich, wohin sie emigriert ist, scheint sie sich besser angepasst zu haben, doch auch da nicht wirklich toll, schlussfolgerte Corinna mit ihrer kalten, hochmütigen Stimme. Und wie schon das letzte Mal klagte Letizia auch heute wieder über ihre Prozesse. Und Amda versuchte sie zu trösten. Ja, wer hätte damals auch gedacht, dass die Welt, in der wir leben, zusammenbrechen wird? Kein Mensch. Und du hast außerdem Zeit vergeudet mit dem Palais der Maria Obrenovici. Du hättest mit dem Eigentum der Onkels beginnen sollen, mit dem, der mit den britischen Diensten zusammenarbeitete. Klingt doch viel besser, englischer Spion gewesen zu sein, als Minister in der Antonescu-Regierung. Ja, es kommt darauf an, wer den Krieg gewinnt. Vaters Rede. Gut, dass du die strittigen Forderungen nicht verkauft hast, damit sich die Anwälte daran mästen. Die haben Bestechungsgelder bezahlt, Prozesse gewonnen und Prachtstücke von alten Häusern verkauft, zentral gelegen mit großen Gärten, für unvergleichlich größere Summen, als die Besitzer von ihnen erhalten hatten, und zwar verkauft an Immobilienhaie, die sie abreißen ließen. An ihrer Stelle hat man Gebäude mit 20 Etagen errichtet. Wohnhäuser, Hotels, Firmensitze, Blocks um Blocks, genau wie bei Ceausescu. Nach den kommunistischen Häuserblocks folgten die kapitalistischen Häuserblocks in einer Stadt, wie du selber ja nur zu gut weißt, die erdbebengefährdet ist. Das hat mir Sandy erklärt, der sich auskannte. Doch die neuen Gebäude sehen besser aus. Doch ob sie solide sind, wird erst das Erdbeben zeigen. Die mehrgeschossigen Bauten in den Wohngebieten wurden mit Bestechungsgeldern errichtet, ohne Machbarkeitsstudien, ohne Geländegutachten, manchmal auch mit minderwertigen Materialien und von ungelernten Arbeitskräften. Die Bauunternehmer dieser Häuser kommen alle von außerhalb, sagte Sandy. Ander glaubt, dass Sandys Wut auf die von außerhalb, von dem Groll auf seinen rumänischen Geschäftspartner im Vertriebsunternehmen für Medikamente herrührt, der in den Chaostagen des Erdbebens von 77 in der Schweiz geblieben war, wie damals auch Petro Arkan. Nur, dass er sich auf die Auswanderung wesentlich besser vorbereitet hatte. Alles in allem fand er sich zurecht, bis sich die Dinge in Rumänien änderten. Von Beginn an besaß er Kapital, bei seinen Westreisen hatte er wohl vorsorglich Geld auf der Bank deponiert, genug, um an Ort und Stelle ein Unternehmen der Pharmaindustrie zu gründen, in der er vorher gearbeitet hatte. Er erkannte die in Rumänien herrschende Gier nach westlichen Produkten und verlegte sich auf den Vertrieb von Arzneimitteln. Und zur selben Zeit kaufte Sandy nach und nach die Anteile der Apotheke ein, deren Verantwortlicher er in der Vergangenheit gewesen war und die man nach der Mebo-Methode privatisiert hatte. Bereits als es zur Revolution kam, verfügte Sandy auch über Ersparnisse. Und die von ihm zu Anfang als Manager geleitete Apotheke, deren Besitzer er nun war, arbeitete mit einem Vertriebsunternehmen des Schweizer Rumänen zusammen, der ihn zuletzt als Minderheitengesellschafter kooptierte. Sie riefen eine Apothekenkette ins Leben, doch Sandys Geschäftspartner reichte das nicht. Er ging so weit, die Antibiotika-Fabrik in Yazi zu kaufen, und diesen Schritt ging nun Sandy nicht mit. Man ließ sich dort mit anrüchigen Geschäften und Erpressungen lokaler Politiker ein, mit denen er nichts zu tun haben wollte. Danke. Vielen Dank, Steffi Böttger, für diesen Auszug aus Gabriela Adames Theanos Roman Stimmen auf Abstand, übersetzt von Jan Konefke. Und Sie haben gehört, wie schön und wie kräftig zuweilen und wie subtil dann wieder auch Gabriela Adames Theanos Stimmen schreiben kann, übersetzt von Jan Konefke, der kann das auch gut. In der Mitte des Buches erkrankt dann die eine Telefongesprächspartnerin, nämlich Letizia an Corona. Das Buch spielt ein paar Jahre früher. Sie liegt im Krankenhaus und kann Anda nicht mehr anrufen, weshalb ihre vereinsamte Freundin Anda dann aufschreibt, was sie nicht mehr am Telefon bereden kann. Verabschieden Sie damit Letizia Branea, deren Leben Sie ja über mehr als 50 Jahre begleitet haben? Ist damit Schluss? Da, au fost în cronicile apărute în România diverse ipoteze despre Letizia. Ja, es hat in rumänischen Rezensionen verschiedene Hypothesen über Letizia gegeben und darüber, dass sie nicht mehr erscheint. Cum a observat domnul Plas, exact, vocea ei nu are nicio importanță în carte. Und ihre Stimme abklingt und in diesem Buch keine Bedeutung mehr hat. Wahrscheinlich hat sich diese Person, diese Figur von vornherein erschöpft, sodass ich nichts mehr aus ihr herausholen konnte. Bon. Vielen Dank, Gabriela Adamesteanu, für Ihre Auskünfte, gerade auch die letzte Auskunft, und für den Roman Stimmen auf Abstand, übersetzt von Jan Konefke, erschienen im Wallstein Verlag, und gedolmetscht hat Georg Escht. Von den Erbschaftsfragen in Rumänien geht es in der zweiten Stunde der langen Nacht ins unabhängige Moldawien und seine Vorgeschichte, die bis in die Sowjetunion reicht, in dem Roman von Emilian Galaiku-Porn. Und dann erfahren Sie von der frisch gekürten Preisträgerin des Preises für Sachbuch der Leipziger Buchmesse, von Marie-Janine Kalik, wie der Balkan nach 1933 zu einem Ort der Zuflucht wurde. Vorher noch Lumba von Rada Synergica. Bitte sehr. Oh, Donau, unter Strom und zwischen Welten lautet das Motto der Leipziger Buchmesse in diesem Jahr. In der langen Nacht von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur sind wir heute zu Gast im Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig im Grassi und stellen Ihnen Literatur aus dem Donauraum vor. Nach Miljenko Jergovic und Gabriela Adamestenau in der ersten Stunde folgen jetzt in der zweiten Emilian Galiaukou-Paun und Marie-Janine Kallig. Viel Vergnügen. Emilian Galiaukou-Paun, Sie sind in der moldauischen Sowjetrepublik geboren worden, 1964, und leben nun in der unabhängigen Republik Moldau. Sie haben auch in Moskau und in Chisinau studiert, also in der Hauptstadt der einen und des anderen Landes. Sie waren und sind Redakteur einer rumänischen Kulturzeitschrift, Chefredakteur eines Verlagshauses, haben zahlreiche Lyrik-, Prosa- und Essaybände veröffentlicht und wir können jetzt einen ausgesprochen ungebärdigen Roman lesen. Der fängt wild an und es geht wild weiter über eine Generation, die in der Sowjetunion, nicht anders als Sie, geboren wird und sich im jungen Erwachsenenalter wiederfindet in einem unabhängigen und auch gefährdeten Staat. Und bevor man reinkommt, bekommt man eine Klappe, die ist wirklich knapp, eine knappe Leseanleitung für diese 500 Seiten. Und da heißt es, naja, diese 10 Kapitel, die könnt ihr in verschiedenen Reihenfolgen lesen. Und ist klar, ein postmoderner Roman, man denkt an Julio Cortázar, Rayuela, der das, glaube ich, zuerst gemacht hat. Und am Ende der Leseanleitung heißt es dann, das Buch sei von innen ein Trauerzug mit 10 Schlafwagen zur ewigen Ruhe, von außen eine Achterbahn. Und dann kommt noch was. Und es könnte schließlich und endlich auch als einfacher Bahnhofsroman gelesen werden, nämlich Station Astopavo, Station Astopavo, Station Astopavo, Station Astopavo, Station Astopavo. Ich kürze es jetzt mal ab. Es geht noch ein bisschen so weiter. Das sind ja gleich 3 Möglichkeiten, Ihren Roman zu lesen. Was ist denn Ihnen am liebsten? Ist ein Roman, care în afară de aceste 3 posibilități tocmai detectate, are cele 10 ori 10 în titlu. Also dieser Roman hat nicht nur diese 3 Lesemöglichkeiten, fapt, sondern auch 10 mal 10 in der, im Titel. Este o idee mai veche a de-a mea, eines der Themen dieses Buches cele 10 porunci, geht zurück auf eine meiner alten Ideen, und zwar den Dekalog, die 10 Gebote, mit dem Decamerone zu kreuzen. În cei ce era bătut, cioplit în stâncă de Moise, de a vedea și partea haioasă, und zwar de a das, vedea partea, was Moses in Steintafel gemeißelt bekam, umzukehren und die wilde Seite davon anzusehen, zu betrachten, și sânge, zu zeigen, wie și feromoni, etc., das Gebot Fleisch und Blut wird. Dincolo de foarte multe referințe la care au ajuns criticii, eu unul m-am simțit foarte apropiat de Bohumil Hrabal în felul lui de a lua în derizoriu. Verschiedene Kritiker haben verschieden darauf reagiert. Ich habe mich allerdings Bohumil Hrabal sehr nahe gefühlt. Republica Sovietică Socialistă Moldovenească era a doua cea mai mică republică din fosta Uniune Sovietică. Die sovietische Republik Moldau war die zweitkleinste Sovjetrepublik. Wir aber waren geboren, aufgewachsen mit dem Gedanken, dass wir das größte Land sind, weil wir ja zum größten Land, dem größten Politik. Jetzt kann ich ironisch darüber sprechen, aber damals war es überhaupt mir niemandem nach Ironie zumute. 120 Kilometer von der rumänischen Stadt Iași entfernt konnte ich mir zu der Zeit gar nicht vorstellen, dass ich jemals nach Iași kommen würde, gelangen würde. Und jetzt lebe ich zum Teil dort. Im Buch fallen zwei Abkürzungen auf. Der zentrale Ort der Ereignisse wird immer mit CH...AU abgekürzt. Unverkennbar Chisinau, die Hauptstadt der Republik. Okay, I've got it. Ja. Und die zweite Abkürzung, mal gucken, was ich jetzt sagen, wird mit ...N abgekürzt. Ja, was ich mit ihrem Vornamen Emilian, aber auch mit ihrem Nachnamen Pohn, also Galaiko Pohn, in Übereinstimmung, in Verbindung bringen lässt. Wenn die Abkürzungen so offensichtlich sind, warum dann abkürzen? Wollten Sie Platz sparen? Wollten Sie sich verbergen? Aber nur halb verbergen. Nu era foarte evident cu cea de-a doua prescurtare cu N. Die zweite Abkürzung ist nicht gerade so selbsterschließend. Niște personaje apar cu majuscule. In früheren Zeiten wurde mit Initialen, großen Buchstaben abgekürzt. Und ich habe gesagt, versuchen wir es mal von hinten. Andersrum. Mit dem sunt foarte generoase. Oricine se numește Sebastian, Dorian, Lucian, Vasilian, nu știu ce, poate încăpea acolo. Poate mă rămâne și mie loc de un N final. Also, in die drei Punkte passt wer immer, aber mir bleibt nur dieses kleine N am Ende. E o prescurtare pe care am lansat-o odată cu poemul Cău, scris, cred că pe 91-92, Laurențiu Ulis, pe atunci, Dumnezeu să-l odihnească, a fost o mare figură. Hat seinen Ursprung in einem Gedicht. L-am citit la o ședință, wo ist din buzunar, wo aproape, și l-a publicat în Luceafăru. Die Rede war, și, und wo ich großen Erfolg hatte, deci, während der Lesung mit einem Gedicht, sodass ein Redakteur es auch so gleich eingesteckt und veröffentlicht hat. Cred că în această carte sunt și suficiente pagini luminoase, chit că, mă rog, mai degrabă este una de Cău. Cău heißt eben auch lichtloser Raum. Und ich glaube, in diesem Buch kommt sehr viel davon vor. Ja, wir hören wir einen Teil. N, wer immer es nun sein mag, klein N, arbeitet im Jahr 2009 in Paris an der Übersetzung des Trauerbuchs von Roland Barthes, also dem französischen Philosophen und Semiotiker, und er erhält eines Morgens einen Anruf, weil sich im Heimatland in Moldawien etwas Aufsehenerregendes tut. Andreas Keller liest aus Emilian Galaiku Pohns Roman Lebendiges Gewebe 10x10. Das Summen des Telefons zu früh am Morgen für jemanden, der sich lange nach Mitternacht hinlegt und sich weitere 2-3 Stunden in den Schlaf quält, riss ihn aus der Träumerei. Radio France International, vous êtes mes quesques-sus pas je vous en mal de vie. Am Vorabend hatte er per E-Mail folgende Nachricht erhalten. Die Jugend erklärt den 6. April zum Nationaltrauertag in der Republik Moldau. Wenn du nicht die kommunistische Partei PCRM gewählt hast, nimm eine Kerze und geh auf die Straße. Etwa 15.000 Personen jeden Alters waren dem Aufruf gefolgt und so hielt die Twitter-Revolution Einzug in Chao an einem Montag. Der Dienstag des bösen Geistes Marzolea mit seinen 3 bösen Stunden stand bevor. Es war ihm schon einmal passiert, dass er in dem einen Land, dem größten des Erdballs, damals Mutterland, schlafen gegangen und in einem anderen erwacht. Genauer durch den morgendlichen Anruf von jemandem geweckt worden. War der Bruchteil von einem Ländchen rundum amputiert, keine Bukowina, kein Butscheak und seit kurzem war auch Transnistrien auf dem Absprung am Morgen des 19. August 1991. Jetzt aber, am 7. April 2009 schien das Polizeiregime des Generals der Toten Armee, die schnell bei der Hand war, intellektuellem Blut zu vergießen, unerschütterlich festzustehen, trotz dessen verkündeten Todes, als könnten gerade die, die sich die Beine in den Bauch gestanden hatten, nicht daran glauben. Die Wucht der Proteste überraschte sowohl die selbsterklärten Gewinner der Wahlen vom 5. April als auch die Führer der Oppositionsparteien, seit die PPCD von Jura Roschka mit fliegenden Fahnen ins Lager der Macht übergelaufen war, hatte man in Chau keine Kundgebungen dieses Ausmaßes mehr gesehen. Eine brodelnde Masse von Menschen schrie auf dem Platz der großen Nationalversammlung ihre berechtigte Wut heraus. Verweigerung und Widerstand, kein Kommunismus hier im Land. Wahlen wiederholen, nieder mit der Mafia und so weiter und so fort. An demselben Ort hatte 18 Jahre zuvor Ion Ungureanu von seinen fast 2 Metern herab die Unabhängigkeitserklärung verlesen. Absatz 1, Absatz 2, Absatz 3. Wobei er statt Alineat stets Alinat sagte, während die Ordnungskräfte in schwarzen Uniformen mit Schlagstöcken und Schilden die Aktionen der Demonstranten im Umkreis Triumphbogen, Haus der Regierung, Parlament, Präsidialamt einzuhegen, wenn nicht gar die Menge auf letztere Gebäude, Symbole der Staatsmacht, hinzulenken versuchten, weil sie just dort in Stellung gegangen waren. Eine unsichtbare Hand verwandelte den Boulevard Doul, Stefan Selmarischi Sfint zwischen der Strada Puschkin und der Strada Svatul Tsari in eine schiefe Ebene, sodass die menschliche Lava, die auf dem Platz der großen Nationalversammlung im Erlöschen begriffen war, die entsprechende Richtung abfloss, vorneweg natürlich die Hitzköpfe. In einer zunehmend aufgeheizten Atmosphäre traten mehrere maskierte Jugendliche auf den Plan, brüllten mit unverkennbar russischem Akzent, der sich von dem der palatalisierten Aussprache der Eingeborenen unterscheidet, Uniere, Vereinigung. Und sie waren auch die Ersten, die auf ein Zeichen den Polizeikordon vor dem Präsidialamt durchbrachen. Eigentlich standen die Polizisten dort mehr der Form halber, wie Maiden mit ihren Burschen am Zaun, stets gewärtig, sich auf autoritären Zuruf und das elterliche Dach zurückzuziehen. Schwer zu sagen, wer so frei von Sünden war, den ersten Stein zu werfen, und ob das lauter Kirchgänger waren, die nun mit Felsbrocken die abgedunkelten Scheiben des Gebäudes einschmissen, durch die der General der Toten Armee in den letzten 8 Jahren auf sein Volk geblickt hatte, wie durch eine Sonnenbrille. Macht, Macht blind. Unter dem Druck derer, die weiterhin vom Haus der Regierung heranströmten, brach sich die erste Welle Jugendlicher auf den Stufen des Kolosses aus Stahl und Glas, der im Volk der Maiskolben hieß. Irgendwann war das Gedränge vor der hohen Doppeltür so groß, dass man auf den Köpfen der Belagerer wie auf Pflastersteinen hätte schreiten können. Hier und da, in dem einen oder anderen unreifen, wenn nicht gar erst zum Brüten gelegten Köpfchen, explodierte der Dotter. So dann spuckte dieser lange trikolore Spruchbänder. Es lebe und gedeih Moldau, Siebenbürgen und Walachei. Am Schwefelgeruch merkte man plötzlich, dass die faulen Eier der Profis zum Einsatz kamen. Mit Rucksäcken, in denen anstelle von Büchern Steine waren, schienen diese sich extra vorbereitet zu haben, auf den noch schäumenden Wellenkämmen der Menge zu surfen, die schon zur Ruhe mahnte. Aus, es reicht! Sie mussten bloß die Welle erwischen. Und da war die Welle. In der Vorahnung, dass es zu Blutvergießen kommen würde, sahen die meisten vom Rande zu, immer besorgter über die Wendung, die die friedliche Kundgebung nahm. Als forderte der am Vorabend ausgerufene Nationaltrauertag seinen Obolus in Menschenleben. Nachdem man lauthals gerufen hatte, Kommunismus wählen, heißt die Toten wählen. Sie zielten auf Wahlwiederholung und trafen die Schaufenster der Macht, hinter denen sich nur bemitleidenswerte Jugendliche befanden, wie sie in Todesangst, nur eben in Uniform. Ihre Uniformen, die einst Schutz geboten hatten, erinnerten an die Tote Armee und wurden nun zu beweglichen Zielen in Reichweite für alles, was man gerade zur Hand hatte. Wie aus Versehen rissen andere Polizisten eilfertig eine Mauer hinter dem Präsidialamt ein und schmissen in Richtung Demonstranten, wenn sie sie nicht gar den Belagerern zur Verfügung stellten. Mittlerweile hatte sich die Mehrzahl der Carabinieri im Gebäude verbarrikadiert, wie in einem Bunker, davor aber eine lebende Schutzwand hinterlassen, die rasch weggefegt wurde. Die Randalierer kamen gar nicht erst dazu, ihre ersten Kampftrophäen, Schilde, Helme, Gummiknüppel untereinander aufzuteilen, als jemand sie vom ersten Stock aus aufrief, einzudringen, obwohl drinnen Wasserwerfer sie erwarteten. Bald jedoch waren die Strahlrohre in den Händen der Belagerer, die von den schlauchenden Güssen eher erhitzt, denn abgekühlt worden waren. Das alles unter den Blicken von Zuschauern, die sich zum Zeichen, dass sie unbeteiligt waren, ein paar Schritte zurückzogen. Der General würfelte wie zu Zeiten Karls des Großen, setzte auf Narrenmatt und ging dran, den Turm alias Parlament ins Spiel zu bringen. Die Königin sollte er bis zum 9. April behalten, als er in seiner Rede als Premier und Ja Sama Mach sagte: Die Polizei wird alle notwendigen Mittel verwenden, einschließlich Schusswaffen, und als Sina Karabiner in die Geschichte einging, um die Partie zu gewinnen. Eine weitere halbe Stunde später regelte der Wachdienst schon den Verkehr in der Halle des Präsidialamtes. Eine Gruppe rein, eine Gruppe raus. Und zwei Jugendliche hissten mit Erlaubnis des Polizeichefs die Flagge der Europäischen Union auf der Spitze des Maiskolbens, nachdem etliche dessen Front mit der Landkarte Großrumäniens überspannt und das Landeswappen zum Teil verdeckt hatten. Wen oder was der General der Toten Armee als Nutznießer des Staatsstreichs im Blick hatte, stand in mannshohen Lettern: Romania Patria Mea. Vielen Dank, Andreas Keller, für die Lesung aus Lebendiges Gewebe 10x10, dem Roman von Emilian Galeiko-Pohn, übersetzt von Georg Escht. Das ist gewissermaßen der Maidan, das Maidan-Ereignis, was Sie eben gehört haben in Moldawien, und der Konflikt, der da mit großer Ruhe geschildert wird und auch einem gehörigen Abstand, glaube ich, ist der eben zwischen dem Russischen Reich, und Sie haben sich nicht verhört, es gibt den General der Toten Armee, und dem Westen, der EU. Nun haben Sie ja die 10 Gebote, den Dekalog erwähnt. Welches Gebot kommt denn hier zum Tragen? Forte simplu. Sehr einfach. Nicht, du sollst nicht töten. După noaptea de 7-8 aprilie au fost uciși doi tineri. Denn nach der Nacht vom 7. zum 8. April sind zwei junge Leute umgebracht worden. Această scenă descrisă cumva din interior, dar cu foarte mare calm, și am scris la ea foarte mult timp, adică mi-a luat timp. Die Szene habe ich wirklich von innen heraus geschildert. Sie hat mich auch sehr viel Zeit gekostet, diese Schilderung. Mulțimea poate fi ca un fel de vas imens cu apă și în funcție de în care parte încline, zum ersten Mal habe ich festgestellt, beobachtet, dass eine Menge, eine Menschenmasse eine Art Gefäß ist. Sobald es gekippt wird, ändert sich der Druck, die Druckverhältnisse. Und dieses Kippen fand zwischen Parlament und Präsidialamt statt. Să fii în această mulțime, să fii cu cele mai nobile intenții, pentru că de fapt alegerile au fost fraudate și lumea a cerut und worum es da ging, war mitten in dieser Menge zu sein und zu beobachten, wie alles degeneriert, weil es Provokateure gibt. Es wurde Feuer gelegt. Dabei ist sogar die Urkunde der Gründung der Republik Moldau verbrannt worden. În momentul în care lucrurile au luat o razna foarte, foarte rău, sobald die Dinge wirklich außer Kontrolle gerieten, al Parlamentului, und aus der siebten und achten Etage Fauteuils, Sätze und Sessel und Sofas flogen, war ich dort mit einer Allianz, mit Freunden von der Allianz Française, und eine Freundin wurde angerufen, und zwar vom französischen Botschafter, der mir sagen ließ oder direkt sagte, morgen hast du einen Flug nach Paris, wenn du wegfliegen willst, dann tu das. Ich habe mich geweigert, ich habe abgelehnt. Was halten Sie denn davon, den Roman als ein Generationenporträt zu lesen? Also Porträt einer Generation beim Übergang aus der Sowjetunion in die Unabhängigkeit Moldawiens und das Ganze als eine riesige Schleuder, wo plötzlich alles möglich ist, auch alles gemacht wird, alles auf Widerstand stößt und zugleich auch riesige Begeisterung auslöst. Apropo de generație, cred că am fost într-un fel colegi la același institut de literatură Moscova cu Iuri Andruhovici. Apropo generațion, ich war Studienkollege mit Iuri Andruhovici in Moskau. Se regăsesc puțin și în acest roman, doar așa, mici secvențe. Und einiges, was bei ihm steht, pe care îl scriu acum. Ist auch in diesem Roman wiederzufinden. De fapt, eu cred că există o generație 80 est-europeană din care face parte Gheorghe Gospodinov. Es gibt eine 80er Generation Osteuropa. Ich pot da mai multe nume din Peter Esterhazy și alte nume din Also verschiedene Namen, ich wiederhole jetzt nicht. Este de oameni care în mod sigur în anii 80 nu mai credeau deloc minciuna ideologică, Menschen, care die in 80er Jahren überhaupt nichts mehr von der ideologischen Lüge geglaubt haben. Prin lecturile die pe care auch le nicht an den Zusammenbruch glaubten, aber mit ihrem Gehabe se, und ihrer Lebensart und Weise sich eine neue Identität zu begründen und herauszubilden. Es sollte nicht mehr der Staat sein, der uns bearbeitet und unser Leben bestimmt. Și apropo de poruncă la cealaltă întrebare, cred că de fapt este o mare, mare poruncă peste toate cele 10 din această carte care ar putea fi rezumată în felul următor. Nimeni Es gibt ein Gebot, das sich über alle hinausschwingt. Dieses allgemeine Gebot heißt, niemand hat ein Recht, über das Leben eines anderen zu bestimmen, noch nicht einmal die Eltern über das Leben der Kinder. Über den Rest können wir leider nicht sprechen. Es geht durchaus unchristlich zu, das haben Sie vielleicht durchaus gemerkt. Es geht auch sehr erotisch zu. Das ist ein ziemlich wilder und ungebärdiger Roman, nämlich Lebendiges Gewebe, 10x10, von Emilian Galay-Coupon, übersetzt von Georg Escht, der eben auch übersetzt hat. Vielen Dank. Merci. Rada Synergica war das mit Jovana Jovanke. Die Donau, von der heute Abend schon die Rede war mehrfach, ist einer der vielen Schauplätze des großartigen Sachbuches von Marie-Janine Kalleck, gerade ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch. Herzlichen Glückwunsch. Balkan-Odyssee 1933 bis 1941 heißt es, auf der Flucht vor Hitler durch Südosteuropa. In ihren abenteuerlichen, anrührenden und mitreißenden Schilderungen kommt tatsächlich der Fluss als solches vor, und zwar als ein Hort der Sicherheit. Mal die Schiffe, mal sind es die Hafenstädte. Marie-Janine Kalleck ist Professorin für osteuropäische Geschichte an der LMU München. Sie hat schon etliche Bücher über diesen Kulturraum veröffentlicht. Wie ist es denn mit der Donau, Frau Kalleck? Wie kam es, dass dieser Fluss Schutz bot? Die Donau durchfließt viele Länder und in der Zeit des Nationalsozialismus war sie ein sicherer Verkehrsweg, weil es ein internationales Gewässer war. Das heißt, auf diesem Fluss konnten Schiffe mit Flüchtenden, illegal Reisenden aus dem Deutschen Reich relativ ungestört, jedenfalls die meiste Zeit, noch bis zum Schwarzen Meer reisen, in der Hoffnung, dann dort auf einen Hochseetransporter umzusteigen und womöglich nach Palästina zu gelangen oder durchs Mittelmeer nach Übersee. Es waren aber ganz dramatische Schicksale, die Sie schildern, die dort dann immer wieder vorkamen, weil viele Schiffe plötzlich anhalten mussten oder es gar keine Schiffe gab, die hochseetauglich waren. Da spielte sich einiges ab, was sehr an heute erinnert. Wie ging es Ihnen bei der Beschäftigung mit dem Material? Das Material hat mich zum einen überrascht, weil es mir selber auch unbekannt war. Also auch diese Fluchtroute war mir gar nicht bekannt, ehe ich angefangen habe, darüber zu forschen. Und dann fühlt man sich auf eine bedrückende Art und Weise immer wieder an die Gegenwart erinnert, weil die Menschen, die geflohen sind, auf Schiffen unterwegs waren, zunächst auf Donaukähnen, zum Teil auf Raddampfern, die erstens völlig überfüllt waren und zweitens oft in sehr schlechtem Zustand. Und wenn sie dann das Schwarze Meer erreichten, etliche Schiffe, die dort zur Verfügung standen, waren marode, etliche sind havariert, viele Menschen sind ertrunken. Und dann kam es auch immer wieder vor, dass, obwohl die Donau internationales Gewässer war, Schiffe angehalten wurden. Also ich beschäftige mich da unter anderem mit einem Transport, der an der rumänischen Grenze aufgehalten wurde, nicht weiterreisen durfte und wo mehr als 1200 Menschen stecken geblieben sind und in Serbien viele Monate dann in einem Flüchtlingslager aufgehalten wurden, immer in der Hoffnung, irgendwann doch noch weiterzureisen. Aber diese Hoffnung hat sich auch immer wieder zerschlagen. Besonders anschaulich werden diese Schicksale durch Briefe, die Sie zitieren. Ja. Sie haben sehr viele Originalmaterialien. In welchem Zusammenhang sind Sie denn überhaupt zum allerersten Mal auf diese Konvolute gestoßen? Das ist ja sehr überraschendes Material, sehr viel, das uns gar nicht so bekannt war. Darüber konnte man noch gar nichts lesen. Man muss zuerst Personen identifizieren. Das war eigentlich die größte Schwierigkeit bei der Recherche, denn die Menschen, die geflohen sind, waren illegal unterwegs. Die wollten nichts hinterlassen und nicht bekannt werden. Deswegen musste ich erstmal Namen finden, also Personen identifizieren. Und wenn ich dann welche hatte, konnte ich in Archiven gezielt nach diesen Namen suchen. Und ich bin dann erstaunlicherweise doch an mehreren Orten auch fündig geworden, unter anderem eben in Yad Vashem, wo Briefe von solchen Donaureisenden vom illegalen Transport aufbewahrt sind. Denn die Jugoslawen, wo diese Flüchtenden dann letztlich aufgehalten wurden, haben diese Menschen relativ gut versorgt und haben es ihnen auch ermöglicht, Briefe zu schreiben an ihre Verwandten, und etliche dieser Briefe sind durch den Krieg erhalten geblieben, besonders die, die dann tatsächlich nach Palästina gekommen sind, und viele dieser Briefe befinden sich also in Yad Vashem im Archiv. Wir greifen jetzt eine Geschichte heraus, nämlich die der Schauspielerin Tilla Durieux, damals ein internationaler Star, vielen wird sie vielleicht auch noch ein Begriff sein, europaweit gefeiert. Sie hat Piscators Theaterexperimente mit unterstützt, war mit dem Kunstsammler Paul Cassira verheiratet gewesen, eine Repräsentantin der Künste der Weimarer Republik. Sie musste dann aber 1933 Berlin von der Bühne weg verlassen und traf im Zug auf ihren Mann, den jüdischen Unternehmer Ludwig Katzenellenbogen. Und wie die Flucht weiter verlief, schildert Marie-Janine Kallig in ihrem Buch Balkan-Odyssee. Es liest Steffi Böttger. Als Tilla und Lutz die Ausweisung aus der Schweiz bevorstand, schlug sie vor, nach Zagreb auszuweichen. Sie kannte es von Gastspielen und aus den Erzählungen ihres Großvaters, der dort zu KMK-Zeiten studiert hatte. Sie selbst erinnerte sich an eine freundliche, saubere und pittoreske Stadt von überschaubarer Größe. Man könnte da erst einmal Quartier nehmen und würde dann weitersehen. Lutz war von dieser Idee nicht sonderlich begeistert, hatte aber auch keine bessere. Man wusste in Deutschland wenig über diesen seltsamen südslawischen Staat, der erst nach dem Ersten Weltkrieg auf der politischen Landkarte erschienen war, außer dass es dort billig war. Da Katzenellenbogen ein paar Aktien in dem Land besaß, könnte man mit ihnen hoffentlich den Lebensunterhalt bestreiten. Es stellte sich das Problem, dass ihre deutschen Pässe abgelaufen waren und dass sie im Ausland keine neuen bekommen konnten. In Deutschland wurde Lutz mittlerweile sogar steckbrieflich gesucht. Alle Anstrengungen, sich ein griechisches, polnisches, spanisches oder portugiesisches Reisedokument zu besorgen, scheiterten. Ich bin von allem so nervös, dass ich nicht schlafe, notierte Tilla Durieux im März 1934. Lutz verzweifelt. Erst nach Monaten gelang es von Honduras, zwei Pässe à 2400 Franken zu ergattern. Und die beste Nachricht war, bei Erwerb einer anderen Nationalität erlosch die deutsche Staatsangehörigkeit. Hurra, keine Deutsche mehr. Mitte 1934 siedelte das Paar schließlich nach Zagreb über. Damals lag diese Stadt für die meisten Europäer in einer nebelhaften Ferne, schrieb die Durieux. Man hielt sie entweder für einen Vorort von Wien oder von Prag. Das Land Jugoslawien aber steckte irgendwo da unten in einer Ecke, in der man sich nicht zurechtfand. Die Freunde staunten über ihren Mut und prophezeiten, sie würden auf der Reise über den Karst von Räuberbanden überfallen werden. Auf die Wienerin Tilla Durieux wirkte Zagreb überhaupt nicht fremdartig. Kroatien hatte jahrhundertelang zur Habsburger Monarchie gehört. Die Kathedrale in der mittelalterlichen Oberstadt mit den zwei hohen Türmen im gotischen Stil, ein Bischofssitz, bezeugte die über 1000 Jahre währende Zugehörigkeit zum lateinischen Kulturkreis. In der näheren Umgebung standen österreichisch wirkende Gebäude und Renaissance-Palais für Regierung, Parlament, Botschaften und wohlhabende Bürger. In der jüngeren Unterstadt herrschten repräsentative Boulevards und mehrstöckige Bürgerhäuser vor, die zu großen Teilen aus dem 19. Jahrhundert stammten. In beiden Teilen der Stadt gab es nette Gassen und Grünanlagen. Die Menschen vergnügten sich in Cafés, Restaurants und Bars. Der 1933 aus Deutschland emigrierte Mathematiker Michael Golomb erinnerte sich an, Zitat, eine schöne Oper, ein Theater, eine Konzerthalle und einige gute Museen. Es gab ausgezeichnete Restaurants, die sowohl Wiener als auch balkanische Küche servierten. Er mochte besonders die Cafés im Freien, wo man seinen Kaffee trinken und ein leckeres Eis essen und europäische Zeitungen lesen konnte. Zagreb präsentierte sich als moderne europäische Stadt. Im ersten Nachkriegsjahrzehnt war sie durch den Zuzug vom Land auf mehr als 180.000 Einwohner angewachsen. Industrie und Bankgewerbe, Handel und Handwerk, Straßenbahnen und Autoverkehr entwickelten sich in rasantem Tempo. Und zur Architektur der Belle Époque kamen moderne Neubauten unter Einfluss von Le Corbusier. Besonders stolz war die Stadt auf das schicke Hotel Esplanade, auf die Börse, den Flughafen und den ersten Zoo im südosteuropäischen Raum. Und wie im westlichen Europa vergnügten sich die Menschen bei Tennis und Golf, Auto- und Motorradrennen, im Kino oder bei Jazzkonzerten. Emanzipierte junge Frauen trugen Pariser Mode und Bubiköpfe. Und trotzdem war Kroatien immer noch ein Bauernland. Tilla musste lachen, als sie mitten im Stadtzentrum Truthähne auf ihrem Weg zum Bahnhof über den Platz trippeln sah. Es waren immer je zwei und zwei brav ausgerichtet, hinterdrein ein Mann mit langem Stecken, oft zu 50 bis 100 Stück, so artig und sittsam. Vor allem gefiel der Schauspielerin die breite grüne Allee, die vom Bahnhof zum Hauptplatz führte, mit lustigen Buden, an denen weiß und rot gekleidete Bäuerinnen alte Stickereien, selbstgewebte Leinen, gestickte und gestrickte Babuschen und Opanken nebst tausenderlei hübschen Kleinigkeiten verkauften. Ihre weiß und rot gestickten Trachten und Strümpfe glänzten in der Sonne blitzsauber und unter den roten Kopftüchern guckten bildhübsche Gesichter hervor. Hinter der pittoresken Kulisse lagerte allerdings sozialer Brennstoff. Infolge der Weltwirtschaftskrise waren Produktion, Außenhandel sowie Löhne und Einkommen eingebrochen. Zehntausende waren arbeitslos und lebten von der Hand in den Mund. An den Rändern der Stadt uferten Siedlungen, in denen es nur ungepflasterte Wege, keine Straßenbeleuchtung, keine Wasserleitungen und keine Kanalisation gab. Wenn es regnet, versinken die Straßen im Morast, man kommt kaum durch, beschwerte sich ein Zeitgenosse. Und in den Sommermonaten ist die ganze Peripherie in Staubwolken gehüllt. Die Einkommen der Bauern waren besonders dramatisch gesunken. So war auch Tilla Durieux schockiert, wenn die Menschen auf dem Markt vor Armut aussahen wie der Tod. Viele fanden auf dem Land kein Auskommen mehr und strömten in die Stadt. Ein anderer Immigrant beobachtete zwischen den Buden barfüßige Männer, die nur 2 oder 3 Zwiebelkränze anzubieten hatten, die ihnen um den Hals hingen. Da brechen sie also beim Morgengrauen von ihrem Dorf auf, wandern bloßfüßig stundenlang zur Stadt und stehen geduldig den ganzen Tag lang mit ihrem Zwiebelkranz da. Danke. Vielen Dank, Steffi Böttger. Lars aus Maria Ninkalix Balkan-Odyssee, das im CH Beck Verlag vorliegt. Es ist ja so eine ganz beschauliche Szenerie, die hier aufblitzt. Ganz idyllisch kann es auch manchmal sein, auf Korčula zum Beispiel. Wieso trifft dennoch der Begriff der Odyssee, den Sie ja im Titel nennen, die Situation der Flüchtlinge so genau? Die meisten Flüchtlinge mussten sehr viel herumziehen, lebten in Unsicherheit, wussten nicht, wo sie den nächsten Tag, die nächsten Wochen verbringen sollten. Und in dieser Begriff der Odyssee ist einer, der mir in ganz, ganz vielen Quellen entgegengekommen ist. Praktisch jeder, der über seine Reise geschrieben hat, auch die, die Briefe geschrieben haben, haben diesen Begriff Odyssee verwendet. Und deswegen habe ich ihn dann auch zum Titel des Buches gewählt. Die Situation war ja eine, die über die 30er Jahre politisch immer kritischer und enger geworden ist. Seit dem sogenannten Anschluss Österreichs, der Annexion. Dann kam der Beginn des Zweiten Weltkrieges. Italien hat Griechenland angegriffen und so weiter und so fort. Die politische Lage hat sich immer weiter zugespitzt. Immer mehr Länder wurden überfallen, angegriffen, mussten sich dem Druck des nationalsozialistischen Deutschlands beugen, führten antisemitische Gesetze ein. Und aus diesem Grund sind viele Menschen öfter geflohen, also von verschiedenen Ländern, von einem Land zum nächsten oder auch dann innerhalb eines Landes, immer auf der Suche nach einem sicheren Ort, wo sie dann eine Zeit lang bleiben konnten. Es gibt auch Schicksale von Akademikern, Berufungen, auch ganz hochkarätiger Wissenschaftler, zum Beispiel ein Krebsforscher Blumenthal, der an die Belgrader Universität geht. Hatten die denn ein sesshafteres Leben oder gab es da auch Schwierigkeiten, denen sie begegnet sind? Es gibt einen Byzantinisten, der sehr früh und sehr schnell dann Serbisch gelernt hat. Bei dem hatte ich den Eindruck, der ist wirklich angekommen und kann dann dort bleiben. Ja, Georg Ostrogorski war eigentlich ein mehrfacher Flüchtling, denn Ostrogorski stammte aus Petersburg und ist mit seinen Eltern vor der bolschewistischen Revolution geflohen, kam nach Deutschland, hat dort eine akademische Karriere als Byzantinist, Medievist begonnen und musste 1933 seinen Posten an der Universität in Breslau aufgeben, weil er angeblich jüdischer Herkunft war. Er selber war gar nicht jüdisch, aber das wurde ihm sozusagen aufgrund seiner Vorfahren unterstellt. Und er erhielt einen Ruf an die Universität Belgrad, den er angenommen hat und dort sich relativ schnell eingelebt hat. Er hat die Sprache schnell gelernt und ist sein ganzes Leben dann auch nach dem Krieg in Jugoslawien geblieben. Das war nicht allen vergönnt. Die Jugoslawen haben versucht, verschiedene Vertriebene, entlassene Akademiker Koryphäen in ihr Land zu holen, etwa diesen genannten Krebsforscher Ferdinand Blumenthal, der in Jugoslawien die Onkologie aufgebaut hat und einen großen Namen hatte. Aber er wurde nach ein paar Jahren regelrecht weggemobbt und hat das Land dann verlassen, zog weiter nach Albanien, wo man ihn auch sehr freundlich aufgenommen hat. All diese Geschichten kann man bei Ihnen nachlesen. Das ist ganz wunderbar, weil dadurch die Historie, auch diese Verwerfungen, das wird alles greifbar. Eine besonders mich auch affizierende Erzählung ist die von Annemarie Wolf, eine Reformkindergärtnerin. Sie schafft es auch nach Jugoslawien, sogar mit ihren schwer erziehbaren Kindern. Kann sie dort einen Freiraum sich auch erhalten? Die Annemarie Wolf-Richter konnte sich eine Zeit lang einen Freiraum schaffen. Sie ist an die dalmatinische Küste gezogen mit ihrem ganzen Kinderheim und hat dort dank der bescheidenen Lebensumstände eine Zeit lang gut überleben können. Ihr Lebenspartner war Agrarwissenschaftler und Gärtner, der hat da einen sozusagen die Möglichkeit geschaffen, dass man da Lebensmittel anbaut, sodass man nicht viel Geld brauchte. Aber irgendwann ist es ihnen dort auch schwierig geworden, in der mehr oder weniger Einöde auf dem Dorf. Und Annemarie Wolf-Richter dachte, dass die Kinder, also schwer erziehbare und nicht schwer erziehbare, dort nicht wirklich fürs Leben fit gemacht werden könnten. Und so sind die dann mit ihrem Heim nach Zagreb umgezogen. Und das Kinderheim hat sie dann neu gegründet mit einer jugoslawischen Kollegin und auch einige Jahre dann noch führen können. Allerdings ist Jugoslawien 1941 überfallen worden und in Kroatien entstand ein faschistischer Staat, in dem das nationalsozialistische Deutschland großen Einfluss hatte. Und die Gestapo hat sie denunziert bei den kroatischen faschistischen Behörden und so wurde sie verhaftet und landete in einem Konzentrationslager, Jasenovac, ein Vernichtungslager, und ist 1945 dort vor Kriegsende ermordet worden. Das ist eines der vielen Schicksale aus dem Buch Balkan-Odyssee 1933 bis 1941 auf der Flucht vor Hitler durch Südosteuropa von Marie-Janine Kalik. Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke Ihnen. Von dem Maidan-Augenblick in Moldawien und von den Fluchtgeschichten die Donau hinunter geht es in der dritten Stunde der Langen Nacht von Deutschlandradio im Grassi-Museum nach Konstantinopel und nach Lătești in den rumänischen Gulag. Und zwar mit den Romanen von Justine Thoms und Andras Vișchi. Iskrelaje von Rada Synergica zur Einstimmung. Donau, Unterstrom und Zwischenwelten, so ist die Leipziger Buchmesse in diesem Jahr überschrieben. In der Langen Nacht heute aus Leipzig mit Jörg Plath und Maike Albart durchqueren wir imaginär einige Länder aus dem Donauraum und bewegen uns dabei auch quer durch die Zeitgeschichte hindurch. In der dritten Stunde vermitteln uns Andras Vișchi und Justine Thoms die Abgründe totalitärer Systeme. Wie man die Erniedrigungen im Gulag trotzdem überleben kann, davon erzählen beide Romane, jeder auf seine eigene charakteristische Weise. Andras Wischki, Sie leben und arbeiten als Dramatiker und als Stückeschreiber und als Regisseur am Theater im nordrumänischen Cluj-Napoca, als Angehörige der ungarischen Minderheit dort. Sie haben Theaterstücke, Gedichte und Essays geschrieben und dann 2022 diesen Roman, diesen ersten Roman von Ihnen, Die Aussiedlung, vorgelegt. Das Buch hat großes Aufsehen in Ungarn erregt und auch hier in Deutschland, spätestens nach der Rezension von Hertha Müller. Sie erzählen darin vom rumänischen Gulag, in dem ein Erzähler, der so heißt wie Sie, also Andras Wischki, mit Mutter, mit 6 Geschwistern und einer jungen Frau, die sich der Familie angeschlossen hat, deportiert wird, Ende der 50er Jahre. Der Vater ist nicht dabei, der wird nämlich vorher als Pastor und als Angehöriger eben dieser misstrauisch überwachten ungarischen Minderheit von den Stalinisten zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt und ist dann spurlos weg. Nun waren Sie schon 65, als Ihr Roman über die Aussiedlung über das Lager erschienen ist. Warum hat es so lange gedauert, bis Sie das Buch schreiben konnten? Und was war so schwer? Eigentlich ist es immer schwer, ein Buch zu schreiben, das sehr persönlich ist und das dem eigenen Leben sehr nahe steht. Denn mein Leben ist das Material des Buches. Aber eigentlich kann man auch sagen, dass ich die Geschichte meiner Mutter schon in einem Theaterstück Julia geschrieben habe, das in viele Sprachen übersetzt wurde. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung. Das ist vielleicht am besten von mir bekannt, wenn man so sagen darf, weltweit. Ich bin das 7. Kind, das kleinste. Und erzähle diese Gulag-Geschichten aus der Perspektive des Kindes. Meine Mutter ist in Budapest aufgewachsen. Sie konnte kein Wort Rumänisch. Als wir eingesammelt und aus unserem Zuhause ungefähr 1000 Kilometer weit in ein Umerziehungs- und Arbeitslager gebracht wurden. Das hat man sich so vorzustellen, dieses Gulag vom sowjetischen Typ, das hat man sich so vorzustellen, dass jeder eine kleine Baracke bekam. Dort schliefen wir auf Stroh. Uns wurde alles weggenommen, alles wurde beschlagnahmt und wir wussten von unserem Vater überhaupt nichts. Nur, dass er irgendwo im Gefängnis ist und uns wurde sogar gesagt, dass es gut sein kann, dass er in einem Briefumschlag nach Hause zurückkommt. Das war so ein Machtslang. Der bedeutet, dass man eine kurze Mitteilung bekommt, dass er nicht mehr lebt. Für mich war es sehr schwer, den Ton zu finden, wie ein Kind spricht. Ich habe es ausprobiert, das ging nicht. Dann habe ich die Erwachsenenperspektive ausprobiert, das ging auch nicht, weil der zu klug war. Und am Ende habe ich die beiden Perspektiven kombiniert und habe den Roman so geschrieben. Ja, das ist ein ganz ungewöhnlicher Erzähler, der auch deswegen ungewöhnlich ist, weil er Dinge schildert, sehr genau beobachtet und sie nicht unbedingt versteht, oder er schildert Dinge, die er eigentlich gar nicht wahrgenommen haben kann, weil sie sich vor seiner Geburt abgespielt haben oder wenn er gar nicht dabei war. Und seine Geschwister kritisieren ihn auch und sagen, du erfindest ja alles, du schmückst es aus, du machst daraus eine gute Geschichte. Und dieser Erzähler trägt das ganze Buch. Das andere tragende Element ist der Glaube. Es gibt eine Bibel, das einzige Buch, was die Familie mitgenommen hat. Und aus ihr wird jeden Tag vorgelesen. Der Vater ist ja auch Pastor und die ganze Familie wird in diesem festen Glauben, der eine feste Burg ist, aufgezogen, erzogen. Und ich glaube, gerade daher muss Gott einiges aushalten. Ne? Der Gott wird direkt angesprochen, wie so ein Mitglied der Familie, und er wird auch hart kritisiert, weil er sie ja in das Lager gebracht hat. Und seltsamerweise wird aber dieser Glaube darüber nicht wankend. Es gibt diese Spannung zwischen dem Irdischen, das ist trostlos, und dem Himmlischen, in dem man sich zugleich aufhält, in dem der Kopf steckt. Was ist das für ein Glaube, der diese harsche Kritik an Gott ermöglicht, aber darüber nicht ins Wanken gerät und nicht kleinmütig wird? Wenn wir von der Frage des Glaubens sprechen, dann stellen wir zugleich immer die Frage aus der schriftstellerischen Perspektive, ob große Geschichten, Erzählungen existieren. Was verstehe ich darunter? Ich verstehe darunter, dass ob unsere eigene Geschichte im Sichtbaren beginnt. Und dieser Roman hat die Form, dass es keine großgeschriebenen Satzanfänge gibt und am Ende des Romans keinen Punkt. Diese Form spricht davon, dass das Leben des Menschen nicht im Sichtbaren beginnt und sich im Unsichtbaren auch noch nicht zu Ende geht. In meinem Fall war das deswegen existenziell wichtig, weil wir überhaupt keine Hoffnung hatten zu überleben. Wir hatten keine Hoffnung darauf, unseren Vater wiederzusehen. Als mein Vater verurteilt wurde, war ich ein Jahr alt. Ich hatte überhaupt keine persönliche Erinnerung an ihn. Und als er wiederkam, dann haben wir miteinander gesprochen wie zwei Fremde. Die Fragen des Glaubens bedeuten, dass, wenn man bei seiner Überzeugung ausharrt, dann kann das sein, dass er die Situation nicht überlebt. Aber sein Leben hat einen Sinn und sein Leben hatte einen Sinn. Und das ist eine sehr große Frage, ob der Glaube an den Sinn unseres Lebens überhaupt existiert und wie wir daran denken. Dass in einer so ausgelieferten Situation stellt sich jeden Tag die Frage, warum leisten wir Widerstand gegen dieses System? Und im Zusammenhang damit würde ich gerne sagen, dass es eine offizielle Urkunde gibt, die vom rumänischen kommunistischen Innenministerium 1959 ausgestellt wurde. Und darin steht, dass auch ich im Alter von 2 Jahren verurteilt wurde. Was zeigt, dass eine Diktatur immer auch sehr schwach ist. Sie zeigt sich als sehr stark, ist aber sehr schwach. Und der kindliche Gesichtspunkt ist der Gesichtspunkt eines Engels. Was verstehe ich unter diesem Gesichtspunkt des Engels? Ein Kind kann frei die Stärkeren auslachen. Und wenn ein Kind lacht, dann enttarnt es die Macht, die Mächtigkeit. Und in diesem Buch ist es der klare Blick des Kindes, der die Geschichte sehr absurd darstellt und gleichzeitig auch sie auslachbar darstellt. Wir hören eine kurze Passage, in der man genau diese Position auch, glaube ich, nachvollziehen kann. Die Familie ist im Lager, die Mutter ist gestorben. Aber das nehmen die Kinder und die junge Frau Nenju, die zur Familie gehört, einfach nicht hin. Und dann gibt es noch Nadja, eine Attraktive im Lager, sowohl von den Häftlingen wie von den Wächtern. Begehrte und hoch angesehene Person, eine Pilotin. Bitte. Eine Jahreszeit folgt der anderen wie vorgeschrieben. Mit den vorüberziehenden Wolken verändern auch wir uns, aber in keine gute Richtung. Auch wenn die Jahre vergehen, die Zeit der Gefangenschaft steht still. Wir sehen nur das Lager Latesti vor uns und unserem gefangenen Vater haben die Engel immer noch keine Sichtbarkeitsweste angelegt. Jeden Winter, wenn uns der Frost in die Baracke sperrt, beginnt der Countdown der Jahre von vorn. Der Morgen brach bereits an, als wir mit dem Wagen des Pungash Marin beim Krankenhaus vorfuhren. Nenju deutete auf die Tür, hinter der unsere Mutter verschwunden war, aber vielleicht war es nur noch ihr Körper gewesen. Nadja bedeutete uns, ihr zu folgen, und sie ging ohne zu zögern auf die Eisentür mit der Aufschrift Morga los. Vor der Tür drückte sie jedem von uns eine Kerze in die Hand, zündete sie an und öffnete die Tür zur Leichenhalle. Los rein, sagte sie, sucht sie und holt sie raus. Ich unterhalte mich so lange mit dem diensthabenden Pfleger. Jeder in der Gegend kannte Nadja. Man begegnete ihr mit rückhaltlosem Respekt. Duamna Locotenent de Aviati, Frau Leutnant der Luftfahrt, so nannte man sie. Selbst der Sekuritatemann Major Lavisanu traute sich nicht, in ihrer Anwesenheit zu fluchen. Und wenn er zu viel getrunken hatte, sagte er in einer Anwandlung von Ehrlichkeit, neben dieser Frau sei er ein elender Wurm. Er hielt sogar um ihre Hand an, doch den Mut dazu brachte er nur auf, wenn er betrunken war. Für sie würde ich jede Ehefrau der Welt verlassen, verehrte Frau Leutnant der Luftfahrt. Doch Nadja gab, nachdem dieser ihr lange den Hof gemacht hatte, schließlich dem um 10 Jahre jüngeren Militäringenieur und Diplomatensohn Guy Bossi das Jawort. Vielleicht nicht aus Liebe, sondern um Livisanus Belagerung zu entkommen. Sie zog dann in Guy Bossis Baracke um. Die Schwestern Lydia und Maria Magdolna waren die Brautjungfern. Bruder Ferenc trug das Grammophon vor ihr her, die Brüder István und Pál legten die neuen Platten auf und drehten die Kurbel. Teresa und meine Mutter liefen Arm in Arm mit ihr zum Bräutigam, der sie an der Tür der geschmückten Baracke an der Seite der Feldmarschallswitwe Antonescu erwartete. In der Leichenhalle hielt ich Bruder Ferenc an der Hand, da er nichts sah. Nadja hatte ihm keine Kerze gegeben, aber auch er wollte am Diebstahl des ausgekühlten Körpers unserer Mutter teilnehmen. Bruder Peter klammerte sich an Schwester Lydia. Nenju war mit Marin vor dem Krankenhaus geblieben, da der Pungash vor Angst sofort nach Latesti zurückfahren wollte. Wir gingen zu siebt zwischen den Toten entlang, die auf den Betonbetten und Leichentragen lagen. Wir fürchteten uns nicht und verstanden nicht, warum wir uns nicht fürchteten. Mama, liebste Mama, wo bist du? Riefen wir flüsternd unserer Mutter. Aber sie antwortete nicht, dabei wusste sie genau, wo sie gerade war. Der Flur des Kellergeschosses verzweigte sich in 3 Richtungen. Pál und István gingen nach links, ich und Bruder Ferenc geradeaus und die Mädchen mit Peter nach rechts. Wir hielten die Kerzen an die Gesichter der Toten. Das heiße Wachs tropfte ihnen auf die Stirn. Sie sahen uns mit glanzlosen Augen an. Aus den offenen Mündern flogen aufgescheuchte Fliegen. Verstört schwirrten sie im zuckenden Kerzenlicht umher. Ferenc stolperte über das Bein eines Betonbettes und hielt sich an einer herunterhängenden Hand fest. »Ich hab sie«, rief er, Mama, wir sind hier. Wir sind da, um dich zu holen. Ich riss Ferenc fort. Bestimmt würde gerade er unsere Mutter finden, wo er doch gar nichts sah. Sie ist es, sagte er bestimmt. Kommt her, ich halte ihre Hand. Da stellte ich mich auf die Zehenspitzen, beleuchtete das Gesicht der Toten. Ja, es war unsere Mutter. Der erstgeborene Bruder Ferenc hatte sich nicht geirrt. Sie lag auf einer Leichentrage, eine Hand hing herab. An ihr hielt sich Bruder Ferenc fest. Mama, liebste Mama, ich habe dich umgebracht, ich war es, sagte er immer wieder. Währenddessen waren auch die anderen gekommen. Sei still, Bruder Ferenc, sagten sie. Halt endlich den Mund. Du hast sie nicht umgebracht. Schlag dir das aus dem Kopf. Es wurde still. Die Kerzen beleuchteten den kleinen Körper unserer Mutter. Mir kam der Gedanke, dass ich mich auf dieser kühlen Leichentrage bequem neben sie legen könnte. Da holte sie plötzlich tief Luft, atmete mit zitternder Zunge aus. Es war wie ein Stöhnen. Bruder Paul legte das Ohr an ihre Brust. Es bewegt sich, sagte er, ihr Herz bewegt sich. Unsere Mutter öffnete die Augen, sah uns an. Endlich, meine kleinen Sperlinge, endlich seid ihr da, um mich zu holen, sagte sie. Lasst uns gehen. Unsere Mutter lag tagelang in Nadjas Bett, genauso wie auf der Leichentrage. Sie sprach nicht, öffnete die Augen nicht. Nenju und Nadja wachten abwechselnd bei ihr. Teresa brachte jeden Tag eine frisch gekochte Suppe. Der Medizinstudent Romulus hörte die Herztöne ab, maß den Blutdruck. Wir lassen es nicht zu, dass du zurückgehst, Julia, sagte Nadja mit strahlendem Gesicht, wie jemand, der gewonnen hat und nichts mehr liebte als zu gewinnen. Wir sieben schliefen in unserer Baracke. Aurel und Niku Balota passten auf uns auf. Tagsüber durften wir unsere Mutter besuchen. Wir sangen für sie und hielten abwechselnd ihre Hand. Die Mädchen lösten ihr das Haar, kämmten es, flochten es erneut zu einem Kranz, da ihr das am besten stand. Es legte sich ein goldener, stiller Herbst über die Steppe, als wären die Gräser und Sträucher, die kreischenden Falken und die Milane, aber auch alle Lagerbewohner aus Rücksicht auf unsere Mutter verstummt. Trotzdem hatte sie seit der Leichenhalle kein Wort gesprochen und auch die Augen nicht geöffnet. Manchmal lächelte sie oder ihr kamen die Tränen. Aber das war alles. Sie atmete gleichmäßig, was wir als gutes Zeichen werteten. Die Mädchen benetzten ihr Gesicht, ihre Hände und Füße mit einem feuchten Tuch. Und meine Aufgabe war es, dem erstgeborenen Bruder Ferenc über jedes kleinste Detail zu berichten und auf seine Fragen zu antworten. Eines Tages, als wir nur bei unserer Mutter waren, fand Maria Magdolna in einer Kiste unter dem Bett Nadjas Grammophon und die Schallplatten. Bruder Paul stellte es neben Mutters Bett, drehte die Kurbel und die erstbeste Platte legte er auf. Er führte die Nadel vorsichtig über die Rille, setzte sie auf und nachdem das Orchester ein paar Töne gespielt hatte, fing eine Frau mit tiefer, trauriger Stimme an zu singen. Es war gar kein Gesang, eher etwas wie eine Verwünschung oder ein zorniger Schwur. Wer liebt und seine Liebe verlässt, den soll Gott strafen. Der soll im Staub kriechen wie die Schlange. Käfer sollen über das nackte Gesicht laufen. Brausender Wind soll den Staub um ihn aufwirbeln. Die Töne, die aus dem Trichter des Grammophons kamen, erschreckten uns so sehr, dass wir uns nicht trauten, es auszuschalten. Als hätte sich plötzlich ein aufgekommener Sturm in der Mähne des Ödlandes festgekrallt und alle Steppenläufer gleichzeitig an den Wurzeln herausgerissen. Gelähmt lauschten wir der aus der Tiefe heraufbrechenden Stimme der Sängerin. Die Nadel bewegte sich unaufhaltsam in den schwarzen Furchen des Fluchs voran. Unsere Mutter öffnete plötzlich die Augen, hielt sich an dem Brett fest, auf dem sie lag, und setzte sich auf. Lauschte dem Lied bis zum Ende, sah uns mit glänzenden Augen an und sagte nur, »Meine kleinen Sperlinge, Ich möchte wieder gehen. Weist mir den Weg. Sie weinte nicht mehr, biss sich nicht mehr auf die zitternden Lippen, presste uns nicht mehr voller Verzweiflung an sich, als wollte sie uns vor unsichtbaren Angreifern beschützen. Dafür ließ sie sich mehrmals erzählen, wie wir sie, von Nadja angeführt, aus der Leichenhalle von Fetesti geholt hatten. Wie stark ihr seid, ihr kleinen Sperlinge. Ich wollte immer stärker sein als ihr, aber ich habe es aufgegeben. Endlich, der Druck um mein Herz hat sich gelöst. Ich kann euch vor nichts und niemandem beschützen. Die Schwachen sind immer die Stärksten. So ist es. Vielen Dank, Andreas Keller, für die Lesung aus Die Aussiedlung von Ondraš Viški, übersetzt von Timea Tanko. Timea Tanko hat nach der Übersetzung von diesem Buch, das in 822 Kurzkapiteln, das haben Sie jetzt vielleicht manchmal gemerkt, es gab so kleine Sprünge, besteht, gesagt, sie habe sich beim Lesen und dann beim Übersetzen vorgenommen, das Ganze wie so einen Atemzug zu übersetzen, also einatmen und ausatmen, weswegen das Buch auch keinen Punkt hat, das hat ja Herr Viški bereits gesagt, und es hat nur Komma in den kleinen Kapiteln. Das war auch mein Eindruck, ich war dann froh, das auch zu lesen, dass es auch der Übersetzerin so ging. War natürlich schade für einen Kritiker, der dann plötzlich um seine originelle Beobachtung betrogen wird, aber trotzdem ist es sehr schön. Hatten Sie denn auch das Gefühl, dass Sie da Atem holen und wieder ausatmen, zumal man natürlich bei diesem Stoff eine gläubige Familie im Lager mit einer Bibel, die sich auch am Glauben festhält, die mit Gott rechtet, sofort an den Odem denkt. Ich wollte ein Buch schreiben, amit nem lehet kiolvasni. Dass man nicht fertig lesen kann. Nekem az volt az ambícióm, hogy az olvasók állandóan maguk mellett tartsák ezt a könyvet. Ich hatte die Ambition, dass meine Lesenden das Buch ständig bei sich behalten sollen, dass sie es durchlesen, dann wieder von Neuem öffnen, kürzere oder längere Teile, wieder etwas daraus lesen. Mehr noch, ich hätte gern gehabt, wenn ich das Lesen befreien könnte, wenn ich den Lesenden nicht auffordern würde, ein ganzes Kapitel zu lesen, sondern einen kleinen Teil zu lesen, damit etwas anzufangen, das hätte ich gern gehabt und so nenne ich es auch, Metro-Literatur oder S-Bahn oder U-Bahn-Literatur, dass man sie egal wann, in egal welcher Situation, sogar beim Fahrradfahren, wobei ich das nicht empfehlen würde, lehet olvasni daraus lesen kann. A könyvnek valóban van egy zenei szerkezete, hat eine musikalische Struktur und der Rhythmus entscheidet in ihm alles. Az elbeszélésnek a ritmusát, ob wir den Rhythmus der Erzählung aufnehmen, a saját életünket, mint egy odaadva a könyvnek, und das Buch so lesen, dass wir ihm unser eigenes Leben gleichsam darbieten. Vielen Dank, Ondraš Viški, für das Buch und die Aussiedlung, übersetzt von Timea Tanko. Und Dank auch an Christina Kunze fürs Dolmetschen. Und jetzt übernimmt wieder Rada Sinergica mit dem ungarischen Tanz. die Heldin und Ich-Erzählerin Tina in dem Roman unseres letzten Gastes heute Abend erlebt Unvorstellbares. Wir knüpfen thematisch an das Buch von Andras Wischki an. Sie erlebt die Vertreibung, den Völkermord an den Armeniern in Konstantinopel. Sie erlebt die Verschleppung ihres Mannes, die Zerstörung ihrer bürgerlichen Existenz. Und während des Krieges hat sie schon ihre kleine Tochter verloren unter dem Bombenhagel. Sie erlebt den Verlust ihrer Rechte, ihrer Wohnung und dann noch die Internierung in ein Arbeitslager. Der Mann wird ermordet und nach dem Tod ihrer kleinen Tochter bekommt sie dann ein anderes Mädchen zur Adoption, aber sie muss auch die Trennung von ihrem Sohn verkraften. Ganz zu schweigen von jeder Art von Gewalt und Demütigung, die sie ebenfalls erfährt. Ustine heißt der Roman von Justine Thoms. Herzlich willkommen. Sie haben, meine Damen und Herren, nicht gesehen, weil Sie hinten sitzen, dass Justine Thoms fast die ganze Zeit bei den Liedern, die gesungen wurden, mitgesungen hat und auch die Texte kannte. Musik scheint für Sie ganz zentral zu sein im Radio. Unsere Hörerinnen und Hörer konnten das natürlich auch nicht sehen. Und sie hat gesagt, sie wolle als erstes ganz kurz ein bulgarisches Lied singen. Armenisches. Das ist noch viel besser, denn das ist der Ausgangspunkt auch der Geschichte, die wir gleich hören werden. Bitte sehr. Благодаря. Защото имаше много хубави песни, но нямаше арменска. Моята героиня е арменка. Es gab schöne Lieder, aber leider kein armenisches und meine Protagonistin ist Armenierin. Armirte in usunga i cerenka uhudvara. Ororin mangik, kanatsir mashik mashik. Ororin mangik, kanatsir mashik mashik. Garmirte in usunga, i cerenka uhudvara. Ororin mangik. Sie sind, Frau Thoms, eine gestandene Geschäftsfrau und haben über 20 Bücher veröffentlicht über Marketing, ganz andere Themen als der Romanstoff. Wie kam es dazu, dass Sie plötzlich einen Roman schreiben wollten oder vielleicht auch mussten? Das kam nicht plötzlich. Die Geschichte, die ich dann geschrieben habe, habe ich mehrfach im Leben erzählt. Ich empfand das als eine Pflicht. Eine Pflicht, die ich vorher nicht erfüllen konnte, zu meiner Familie gegenüber. Also, ich wollte erzählen also von dem Genozid an den Armeniern und über die Gräueltaten in Bulgarien. Und am Ende, nach 10 Jahren Arbeit, habe ich dann das Buch geschrieben. Ich habe viele wahre Geschichten zusammengefasst. Ich habe viele Interviews geführt. Ich bin ja nicht Zeugin dieser Zeit, aber habe mit Zeitzeugen gesprochen. Und einige der Gräueltaten im Lager konnte ich nicht beschreiben, weil es einfach zu grausam war. Sie danken ganz hinten in Ihrem Buch auch einer ganzen Reihe von Menschen, diese Zeugen, mit denen Sie gesprochen haben. Wie ist das denn mit dem Umgang, mit diesem Vermächtnis, mit der Vergangenheit? Sie sagten gerade, Sie haben das öfter erzählt, aber wird darüber gesprochen? Ist das Thema in Bulgarien? Nein, zur Schau. Leider nicht. Erst in den letzten etwa 10 Jahren beginnt man überhaupt über diese Zeit zu schreiben, über die Lage eigentlich gar nicht. Und in Bulgarien gab es nicht nur ein Lager, sondern über 30. Und einige davon waren Frauenlager, also Frauen, in denen die Frauen mussten im Steinbruch arbeiten, damit die sozialistische Gesellschaft gebaut werden konnte. Und ich erzähle die Geschichte von der weiblichen Perspektive, weil sehr oft die Stimmen der Frauen nicht gehört werden. Und wir sind eigentlich die den Krieg auf ihrem Rücken austragen. Und für mich war das wichtig, das zu erzählen. Weil man nicht wusste, dass die Frauen in den Lagern diesen Gräueltaten unterworfen waren. Und das waren oft sehr intellektuelle Frauen, also Musiker, Künstler, Frauen, die ein ganz anderes Leben hatten und die überhaupt keine Faschisten waren, die einfach nur gebildeter waren oder gegen die kommunistische Macht schon waren, aber jedenfalls keine Faschisten, und dann wurden sie trotzdem ins Lager gesperrt und mussten den ganzen Tag im Steinbruch arbeiten. Wir hören jetzt den Auftakt des Romans. Also es geht noch einmal um die Armenier in Konstantinopel. Übersetzt hat den Roman Elvira Bormann, die uns auch hilft bei der Verdolmetschung. Sie haben ihre Stimme im Ohr. Es liest wieder Steffi Böttger. Ustine, bitte sehr. Konstantinopel, März 1915. Ruhig bleiben, leise und gleichmäßig atmen. Das flüstert mir Metz Mama ins Ohr und zieht mich näher an sich heran. Neben ihr auf der anderen Seite hockt mein Bruder Magaditz. Ich höre ihn nicht, ich weiß aber, dass er da ist. In dem Verschlag herrscht undurchdringliche Dunkelheit. Diese verborgene Kammer kannte ich noch gar nicht, denke ich. Wie ist das nur möglich, dass ich jede geheime Ecke in unserem Stadtteil kenne, dieses herrliche Versteck im eigenen Haus mir aber noch gar nicht aufgefallen ist? Ich fange an, es zu erkunden. Ein Gemisch aus muffiger Luft und Feuchtigkeit, ein säuerlich-süßlicher Geruch. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. Ach ja, auch Staub und Kälte, als seien wir im Jenseits, wie es in den Märchen beschrieben wird, oder wie es der Herr immer in der Sonntagspredigt erzählt. Bei diesem Gedanken überläuft mich ein Schauer. Metz Mama spürt das und flüstert: Psst, sei vorsichtig, hab Geduld, damit gewinnst du jedes Spiel und jeden Kampf. Kurze Zeit später ging das Gespräch, von dem wir in unserem Versteck kaum etwas verstanden, in einen Streit über. Auf einmal hörte es sich an, als sei etwas Großes heruntergefallen. Der Fußboden erbebte. Ich schloss die Augen, kam mir vor wie in einen schwarzen Schleier gehüllt. Vielleicht war es auch die Strickjacke von Metz Mama. Sie drückte mich noch fester und ich drückte mich noch fester an sie. Wir sprachen kein Wort und wagten kaum zu atmen. Wumm, wumm, wumm. Danach Stille. Die Welt wurde klein. Ihre Grenzen hätte ich mit Händen greifen können und diese hatte ich zur Faust geballt. Es war zum Ersticken, als ob die Welt aufhörte. Als wäre von dieser Welt nichts übrig geblieben als Dunkelheit. Ich wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war. Metz Mama hielt mich immer noch an der Schulter. Spielten wir noch? Gab es uns noch? War von der Welt noch etwas da? War von uns noch etwas da? Ich öffnete die Augen, doch in der Dunkelheit sah ich nichts, absolut nichts. Gehen wir raus, Metz Mama? Das war Margot, der da flüsterte. Das Versteckspiel ist vor allem ein Geduldsspiel. Nicht der Stärkere gewinnt, sondern der, der mehr Geduld aufbringt. Lasst uns noch ein wenig warten, Kinder. Ich spürte meine Zehen nicht mehr. Auch meine Hände waren eingeschlafen, aber Spiel war Spiel. Und wenn Metz Mama es so wollte, dann mussten wir eben noch etwas Geduld haben. Kurz darauf wurden wir von Metz Mama angestoßen. Es war still, sogar sehr still. Der Streit war offensichtlich lange vorbei. Vorsichtig öffnete sie die schmale Tür ein wenig, warf einen Blick ins Zimmer und ächzte so schmerzvoll auf, als sei die Welt mit ihrem ganzen Gewicht auf sie gefallen. Dann ist sie also doch noch nicht zu Ende, die Welt, dachte ich. Sie ist noch da. Ich riss die Augen auf, konnte aber nichts sehen. Der geöffnete Spalt war zu klein. Metz Mamas Körper drängte sich zurück und klemmte uns noch mehr ein. Die Tür war leicht offen geblieben, doch im nächsten Augenblick machte sie sie mit einer raschen Bewegung zu. »Oh je, oh je, oh je«, klagte sie noch immer im Flüsterton und gestikulierte in der dunklen Ecke, als wolle sie Geister verjagen, die aus dem Hellen eingedrungen waren. Nach ein, zwei Minuten hatte sie sich wieder gefasst und sagte zu uns, »Kinder, wir spielen jetzt weiter. Ich werde euch jetzt die Augen verbinden und euch an einem anderen Ort verstecken. Mal sehen, wer euch dort findet.« Wie eine Zauberin zog sie zwei große Taschentücher aus dem Rock. Sie dufteten nach Lavendel. Im Sommer gepflückt, verströmte er nun die Sehnsucht nach der Unbeschwertheit des späten Augusts, was mich verwirrte. Was passierte da gerade? War es etwas Gutes oder nicht? Sie verbindet uns die Augen und lässt uns herauskriechen. Ich sehe nichts, spüre aber eine Spannung um uns herum. Papa ist anscheinend hinausgegangen. Bestimmt hat er jetzt genug von unserem Spiel. Metz Mama hat mich sicher an der Hand. Ihre Hand ist hart und fest, man kann sich nicht losreißen. Ich stelle mir vor, wie sie mit der anderen Hand Margot festhält. Ich höre seine leicht schlurfenden Schritte. Sie führt uns. Wir gehen einige Schritte im Zimmer. Der Holzfußboden knarrt etwas. Das beruhigt mich, gibt mir ein Gefühl von Heim und Sicherheit, von etwas Vertrautem, Eigenen, von Zuflucht. Ich versuche, einen Blick zu erhaschen. Im Halbdunkel hat es den Anschein, als liege etwas Großes, Dunkles auf dem Boden, auf eben diesem knarrenden Fußboden. Aber es ist nicht deutlich zu sehen, ich kann es nicht erkennen. Metz Mama befiehlt uns zu schweigen. Als hätte sie rasch in Gedanken ihr Notizheft durchgeblättert und zitiert nun daraus, was wir lernen müssen. Und sie sagt, Schweigen ist Gold. Schnell zieht sie uns voran und nach draußen. Wir gehen lange, schnell und keuchend in der Stille. Endlich hält Metz Mama an. Möwenschreie und Wellenplätschern sind zu vernehmen. Ich frage mich, ob man nicht sogar mehr sieht, wenn einem die Augen verbunden sind. Und dann bleiben wir stehen, Margot und ich dicht beieinander. Metz Mama nahm uns die Tücher von den Augen, legte sie zusammen und steckte jedem von uns seines in die Tasche. Nach so langer Dunkelheit schauten wir uns mit großen Augen um. Margot zwinkerte mir zu, wir befanden uns am Hafen. Sonst ging es ihr immer lebhaft zu, aber jetzt war es leer und still. Metz Mamas Augen suchten etwas, schließlich fanden sie es. Sie brachte uns zu einem kleinen Schiff, das unweit vor Anker lag. Ein gedrungener Mann sprang von dem Boot an Land. Ich kannte ihn, er war mehrmals bei uns zu Hause gewesen, bei Papa. Ich glaube, er hieß Musa. Metz Mama steckte ihm Geld zu und übergab ihm ein dicht beschriebenes Blatt. Dann drehte sie sich zu uns um. In ihrem Gesicht standen Angst und Trauer. Als erstes stopfte sie mir ein kleines Notizheft in die Tasche und sagte, dass ich es sehr gut gebrauchen können würde. Mein großer Bruder und ich waren sprachlos und verwirrt. Es war doch alles nur ein Spiel gewesen. Hastig trat Mits Mama auf uns zu und umarmte uns beide gleichzeitig. So aneinander geschmiegt blieben wir drei eine Weile stehen. Ich spürte ihre Liebe, ihren Schutz, doch auch ihre Unruhe. Und dann küsste sie jeden von uns, versprach uns, dass es mit dem Spielen weitergehen werde und ermahnte uns, Geduld zu haben und uns gegenseitig zu helfen. Mama erwarte uns, sagte sie, sie werde uns abholen, alles sei geregelt. Und in Konstantinopel, fuhr sie unter Tränen fort, werde immer jemand sein, der uns liebt. Noch einmal küsste sie uns auf die Stirn, strich uns über den Kopf und hob uns auf die Holzplanke. Zwei Matrosen entfernten sie danach und machten die dicke Leine los, mit der das Schiff am Kai festgemacht war. Flink kam Musa zu uns herübergesprungen und wir fuhren los. Mein Bruder und ich standen auf dem Deck und hielten uns fest an den Händen. Wir schauten zu Mits Mama, noch ganz lange sahen wir, wie sie uns winkte und mit jedem Augenblick kleiner wurde. Langsam wurde uns klar, dass das Spiel zu Ende, dass dies ein Abschied war. Für lange Zeit. Für immer. Die Tränen, ihre und unsere, waren in der Finsternis nicht zu sehen, aber sie waren da. Und keine Kraft konnte sie aufhalten. In dieser Nacht hatte meine Welt den Hafen erreicht. So weit. Und plötzlich hörte sie auf. Ustine von Justine Thoms, übersetzt von Elvira Bormann, erschienen bei ETA. Diese Tina, wir lernen sie als kleines Mädchen kennen. Sie wächst heran und wird fast zermalmt von den Zeitläuften, kommt ins Lager. Sie haben kurz davon schon gesprochen, Frau Thoms. Was ist das für eine Kraft, die Ihre Heldin besitzt? Meine Protagonistin ist wirklich sehr stark und viele Kritiker haben mir gesagt, niemand kann so stark sein und schon gar keine Frau. Aber das ist nicht wahr. Frauen können wirklich so stark sein. Kinder bekommen. Und auch im Steinbruch arbeiten und das alles ertragen. Meine Heldin wurde auch mehrfach im Lager vergewaltigt, aber sie überlebt, verliert ihr Gehör, weil jemand mit einer Pistole auf sie schießt. Am Ende findet sie ihre Kinder und findet auch wieder die Freude am Leben, genauso wie das ihre Großmutter, die Metzmama, immer gesagt hat. Mein Eindruck war auch, dass es die Kraft der Metzmama ist. Dieses Notizbuch, darin schlägt sich das ja nieder. Alles das, was sie ihr im Leben mitgegeben hat, auch in dieser kurzen Zeit der Kindheit, die sie weitergehen lässt, die sie widerstehen lässt. Noch ein Wort zu der Solidarität unter den Frauen im Lager. Das ist auch etwas, was vielleicht hilft. Wie schaffen es diese Frauen, der Gewalt etwas entgegenzusetzen? Ist es vielleicht doch auch diese bürgerliche Erziehung oder ist es etwas ganz Urmenschliches, dass man sich umeinander kümmert? Ja, das ist eher etwas Urmenschliches, etwas sehr Menschliches, was vor allen Dingen unter solchen komplizierten Umständen sich unter den Menschen erweist. Die Solidarität ist dann immer größer. Die Frauen haben einfach keine andere Wahl. Sie müssen sich gegenseitig helfen, um zu überleben. Und das speziell im Lager bei meiner Protagonistin spielt auch eine große Rolle, dass die Vergebung dass die Frauen sich gegenseitig vergeben und andere Menschen vergeben, damit die Vergangenheit abgeschlossen werden kann und wir nach vorn gehen können. Ohne Vergebung können wir das nicht tun. Und die Kraft für meine Heldin entspringt auch dieser Vergebung, damit sie im Leben weitergehen kann. Gleichzeitig geht es darum, zu erinnern und zu erzählen. Das tut Justine Thoms in ihrem Roman Ustine. Vielen herzlichen Dank. Und an Elvira Bormann noch einmal Dank für die Verdolmetschung. Jetzt waren wir in Bulgarien. Das war die letzte Station unseres langen Abends. Wir danken den Schriftstellerinnen und Schriftstellern Miljenko Jergovic, Gabriela Adameshteanu, Emilian Galaiku-Porn, Marie-Janine Kalik, Andras Wischki und Justine Thoms. Wir danken auch Steffi Böttger und Andreas Keller für die Lesungen und Mascha Dabitsch, Elvira Bormann, Christina Kunze und Georg Escht für das Dolmetschen. Auch an Silke Jilani, Stefanie Koch und Claudia Herold einen herzlichen Dank für die Musik. Quer durch Europa hat sie uns getragen von Rada Synergica. Manuela Dietze und dem Team des Musikinstrumentenmuseums der Universität Leipzig hier im Grassi gilt ein ganz besonderer Dank. Und auch allen anderen Mitwirkenden vor und hinter der Bühne sei herzlich gedankt für ihren Einsatz. Die Redaktion der Sendung hatte Hans-Dieter Heimendahl. Wir haben heute Abend Sarajevo während der Belagerung erlebt, die Sowjetzeit und das gegenwärtige Moldawien kennengelernt. Es ging um die Fluchtrouten quer über den Balkan, an der Donau entlang und sie hinunter, um den rumänischen Gulag, der auch an der Donau lag, und darum, wie man auch im bulgarischen Arbeitslager noch ein Mensch bleibt. Die lange Nacht geht zu Ende, aber die Literatur bleibt. Aus dem Leipziger Musikinstrumentenmuseum verabschieden sich Maike Albart und Jörg Plath. Nächste Woche bleibt die lange Nacht literarisch und lädt sie ein, einen großen Einzelgänger der deutschen Literatur kennenzulernen, der jenseits der literarischen Szene und literarischer Trends, aber doch mit den großen Themen seiner Zeit ein besonderes Werk geschaffen hat. Edgar Hilsenrath. Seien Sie gespannt. Sie können alle lange Nächte der letzten Monate in der DLF-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.